Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über Metal Gear. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Solid Snake eingeladen. Hey Snakey, wie geht's dir? Stefan? Ja? Can love ja? Bloom on the battlefield? maybe? I don't know. Cardboard box? nein, das ist natürlich dieses Mal der Jürgen. Hi, Servus, Jürgen. Hallo. Falls euch wundert, wo Markus ist, der ist in irgendeinen Karton geklettert und wir finden ihn nicht wieder. Der wurde wahrscheinlich woanders hintransportiert, weil er den Karton irgendwo dumm hat stehen lassen. Oh Gott, nein! Der arme Markus. Hoffentlich finden ihn das nächste Mal wieder. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich dich gerne fragen, was spielst du gerade? Ich spiele gerade Granblue Fantasy Relink, nachdem ich endlich Persona 3 Reload beendet habe. Fuck yeah, nice. Wie war's? War's großartig? Hast du Spaß gehabt? Es war ganz, ganz, ganz fantastisch. Also es ist, glaube ich, keine Ahnung, das ist auf Anhieb eins meiner absoluten Lieblings-JRPGs geworden. War für mich eigentlich das beste Persona. Ja, ich mochte den Vierer halt schon sehr. Ich muss aber den Fünfer noch spielen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich spiele gerade tatsächlich Persona 3 Reload. Genieß den Soundtrack. Oh Gott, das ist so gut. Der ist so gut. Ich würde jedes Mal mitwippen bei jedem gottverdammten Song. Es ist oh so yes. Geil. Soundtrack, Grafik super. Ich freue mich auf das DLC, was demnächst kommt. Es ist sehr nice. Es ist Persona. Mhm. Spiel's, Freunde. Spielt es einfach. Easy money. Okay. Metal Gear. Wer Metal Gear nicht kennen sollte, wo zur Hölle lebt ihr? Wo seid ihr eigentlich hier? Furchtbar. Spielt endlich gute Spiele. Spielt endlich gute Spiele. Ist eine von Konami veröffentlichte Videospielreihe, entwickelt unter der Leitung vom legendären Hideo Kojima. Als er noch nicht wahnsinnig wurde. Metal Gear gilt als Vorreiter des Stealth-Genres. Bekannt ist die Serie neben dem Schleichprinzip für umfangreiche Inszenierung und Zwischensequenzen sowie für den Comic Relief als Kontrast zur ansonsten seriösen Erzählweise. Der erste Teil erschien 1987. Jesus motherfucking Christ. Das ist lang her. Oh, yeah. Am 8. Juni 1987 für den MSX2 Homecomputer. Das Ding hatte Power. Ja, es war ein Powerhouse im japanischen Heimcomputer auf jeden Fall. Ja. 3,58 Megahertz, Mann. Damn. Ja, das war da. Boy, das ist 100, kein Wunder, dass es damals in Japan so verbreitet gewesen ist. 128 Kilobyte RAM. Fuck yeah. Also, boah. Grafikprozessor. 128 kW. Hohoho. Auflösung. Dass sie damit nicht gleich zum Mond geflogen sind. Also, sind mit Dinger, glaube ich, zum Mond geflogen. Schlechter war als das Ding. Dennoch, das erschien damals und es war ein Top drauf an sich. Hast du die alten mal gespielt, die zwei Teile, den ersten und Solid Snake? Ja, die lagen damals schon als spielbare Version der Metal Gear Solid 3 Subsistence Edition bei. Ja. Ich habe es damals zwar nicht durchgespielt, weil ich nicht die Geduld für 2D-Schleichspiele hatte. aber ich habe es mir auf jeden Fall genauer angeschaut und für damals müssen sie echt revolutionär gewesen sein. Absolut, müssen sie, ja. Ganz kurz, beide Teile sind von oben an sich. Das ist so Super Nintendo-Grafik, kannst du tatsächlich sagen. Ja, es gab auch eine, Version. Ich weiß nicht, ich würde trotzdem eher NES-Grafik sagen. Es gab eine Version fürs NES, aber eine stark abgewandelte Version. Der war auch Kojima nicht beteiligt, deswegen war sie auch ziemlich kacke. Es gab auch eine für den C64, fürs MS-DOS. Und später dann auch für Mobiltelefone, weil das natürlich kann man ja mittlerweile überall spielen. Die ersten beiden Teile liefen halt davon ab, die Handlung ist Mitte der 90er in Südafrika ist eine Festung, Festungsstation Outer Haven. Diese Nation beherbergt eine Armee angeheuerter Söldner. Ein Land vollkommen abgeschottet von der Außenwelt mit den besten Sicherheitssystemen, das es gibt, um nur wünschte einen festzuhalten. Aber ein Mann! Aber ein Mann namens Solid Snake schafft es dort einzudringen und muss eine neuartige Waffe aufhalten, die sich da nennt Metal Gear. Du schleichst dich da durch, prügelst Leute kaputt, schießt Leute kaputt, hast so und kämpfst dann gegen den Obercommander Big Boss. Der damals einfach noch nur Big Boss war. Der hieß nur Big Boss. Das ist hallo, mein Name ist Big Boss. Ich bin der böse Typ mit der Augenklappe, genau. Richtig. Und dem weißen Bart. Und das ist dann halt der erste Teil gewesen. Ich glaube, im zweiten Teil Snake's Revenge. Snake's Revenge, richtig. Solid Snake heißt der. Metal Gear 2 Solid Snake. Die Handlung von Metal Gear 2 dreht sich um das fiktive Militärregime Sansibarland in Zentralasien, das im Jahr 1995 gegründet wurde und sich mit Gewalt ein Arsenal von Nuklearwaffen angeeignet hat. Und da bist du auch wieder durch die Gegend, schleichst wieder, haust wieder und so weiter und so fort. Und am Ende tötest du Big Boss, weil er haut im ersten Teil ab und wird von Solid Snake getötet, der sich anschließend nach Alaska zurückzieht. Ja, was war eigentlich dein erstes Metal Gear, was du richtig gespielt hast? Metal Gear Solid. Also Metal Gear Solid, Metal Gear 1 Solid. Auf der PlayStation 1. Metal Gear Solid auf der PlayStation. Ich habe damals Metal Gear Solid auf der PlayStation bei dem Kumpel damals gesehen. Mhm. Nur gesehen, selber gespielt habe ich es nicht. Ich war beeindruckt von der 3D-Grafik für die PlayStation. Das waren wir damals alle. Sehr beeindruckt. Aber vor allem die cineastische Inszenierung für damalige Verhältnisse. Ja, ja. Wir haben, der witzigerweise nicht, er hat die ganzen Zwischensequenzen immer übersprungen, weil ich langweilig fand. Er hat immer nur Wachen verprügelt. Was anderes hat er nicht gemacht. Wir waren nur im Anfangsgebiet und haben Wachen verprügelt. Und haben Tekken gespielt. Mein erstes eigenes Metal Gear, was ich auch durchgespielt hatte, war Metal Gear Solid 3 Snake Eater, aber dazu kommen wir noch. Gutes Spiel. Gutes Spiel, ja. Wenn wir zu Metal Gear Solid direkt übergehen, Metal Gear Solid erschien 1998. Es ist so alt. What the fuck? Und spielt 6 Jahre nach den Ereignissen von Metal Gear 2 Solid Snake und somit 10 Jahre nach dem ersten Teil. Und man ist der gute Solid Snake, der notgedrungen aus dem Ruhestand zurückgekehrt wird von Colonel Roy Campbell und wird angesetzt. Heißt er nicht einfach nur Campbell? Offiziell heißt er Colonel Royal Campbell. Yeah. Und wird aufgefordert, die Verteidigungslinien der Terroristen zu durchdringen und die terroristische Bedrohung zu zerschlagen. Angeführt von Liquid Snake. Angeführt von Liquid Snake. Und das macht man auch, indem man in einer genialen Szene erst durch ein U-Boot-Rohr geschossen wird, glaube ich. Ja, ja, mit einer Ein-Mann-Kapsel wird man vom U-Boot aus abgeschossen, ja. Richtig, und dann landet man in diesem Gebiet, in diesem ziemlich cool aussehenden 3D-Gebiet, was man auch so noch von oben spielt, aber man konnte auch in die Ich-Perspektive wechseln, einfach nur zum Gucken, zum Zielen war noch nicht möglich, nur zum Schauen. Ja. Sehr beeindruckend, vor allem wie flüssig das lief für die damalige Verhältnisse. Ja, vor allem eigentlich auch, obwohl es aus der heutzutage natürlich dumm ist, aber wie gut die Gegner eigentlich auf dich reagiert haben. Mhm. Du konntest dich ja an die Wand lehnen und dann klopfen, darauf haben sie reagiert. Die haben darauf reagiert, wenn du durch eine Pfütze gelaufen bist, das haben die gehört. Ja, die haben die Fußabdrücke gesehen, wenn du durch Schnee gelaufen bist. Also die waren für damalige Verhältnisse, haben die auf ziemlich viel reagiert. Also du musstest beim Schleichen schon aufpassen. Ja, die haben sehr gut drauf reagiert. Für damalige Verhältnisse war die KI eigentlich ziemlich interessant. Auch gut, sie war halt auch sehr leicht austricksbar. Wenn Fußspuren? Rumgelaufen. Ja, genau. Fußspuren? Sind außen rumgelaufen, dann waren die Fußspuren weg. Muss Einbildung gewesen sein. Und laufen wieder hin. Kommen wir auch gleich zu eins der tollen Sachen, die wir tatsächlich ansprechen können. Die glorreiche, widerwärtige, absolut beschissene deutsche Sprachausgabe. Die aber ihren ganz eigenen Charme irgendwie trotzdem hat, so beschissen wie sie ist. Mein Gottes Willen. Nein, sie ist wirklich, das lässt sich nicht verteidigen. Sie ist ganz, ganz, ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz, ganz, ganz furchtbar. Eieiei. Gott, ist sie furchtbar. Also, aber in ihrer Beschissenheit hat sie irgendwie einen ganz eigenen Charme. Also wer das abgesegnet hat, Jesus Christ. Ja, ich hab halt das Gefühl, die hatten immer nur ein, vielleicht zwei Takes und da mussten sie weitermachen. Ja. Oh Gott, es ist... Dann hast du nämlich zum Beispiel Liquid Snake, der irgendwie klingt wie Kermit der Frosch die ganze Zeit. Ja, so mit irgendjemandem dauerhaft in die Eier gekickt. Ja, ganz fantastisch. Snake! Oder die. die wie hieß sie? Menling oder so ähnlich? Mailing, ja. Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen. Oh, furchtbar. Und dann hast du Otacon. Denn Otacon ist ein Charakter, den du triffst. Der ist so ein Techniker, den triffst du im Game selber. Und mit dem großartigen, eigentlich sagt er auf Englisch, it's just like my animes, wenn er angegriffen wird von so einem Ninja-Cyborg. Like in my animes. Nur auf Deutsch sagt er, aus ja wie in meinen Japan-Animationen. What the fuck, ja, im Englischen man? Sagt er, glaube ich, just like my Japanese anime. Und in Deutschland, das ist ja wie in meinen Japan-Animationen. Das ist so furchtbar. Oh, es ist null Regie drin, ist einfach nur runtergelabert. Es ist phasenweise wirklich schrecklich. Und du hast wirklich nur den Sprecher von Snake, der zumindest die ganze Zeit seine Stimme verstellt. Und eben den Sprecher von Liquid, der da die Rolle seines Lebens abliefern möchte. Ja, es ist Katastrophe. Es ist legendär schlecht. Ja, es hat schon einen Grund, warum es danach nicht auf Deutsch weitergeführt wurde. Oh, warum nur? in Metal Gear selber, es ist relativ, also ich habe es vor ein paar Jahren, habe ich es tatsächlich zum allerersten Mal durchgespielt. Das war eins der Jahre, wo ich angefangen habe, Spiele durchzuspielen, unter anderem. Und da habe ich mir gedacht, ich habe noch nie Metal Gear 1 durchgespielt. Also habe ich Metal Gear 1 angefangen durchzuspielen. Hab's dann auch durchgespielt und habe festgestellt, würde ich es nochmal spielen? Nope, auf gar keinen Fall. Es ist wie viele Action-Adventure der damaligen Zeit einfach nicht gut gealtert. Es ist fürchterlich gealtert. Steuerungstechnisch ist es Katastrophe. Ich meine, es ist immer noch interessant, wie die Spielwelt mitunter auf dich reagiert, dass du auch auch auf die Überwachungskameras aufpassen musst, die einen eigenen Kegel haben. Ja, das war cool. Dass du mit so Chaff-Granaten dann außer Gefecht setzen kannst. Ja, oder die Bossgegner, die du hattest in mit der legendären Bossmusik dabei, ja. Ja, super. Du hattest Bossgegner, wie zum Beispiel, was war einer der Bossgegner? Sniper Wolf war ein Bossgegner. Revolver Ocelot so natürlich. Revolver Ocelot, richtig. Der dann seinen Arm verloren hat. Ganz wichtige Info, die wird noch wichtig. Ja. Revolver Ocelot, der seinen Arm verloren hat, der einfach nur so einen Revolver hält, ist der unglaublich cool mit seinen Knarren umgehen kann. Und egal wohin schießt, der trifft dich. Ja, er nutzt auch die Wand zum Abprallen, um die Kugeln auf dich abprallen zu lassen, wenn du um die Ecke läufst, um vor seinen Schüssen auszuweichen. Das ist großartig. Es ist super, aber kein Problem, man besiegt jeden Gegner, indem er ganz, ganz doll, ganz hart auf ihn schießt. Ja, ja. Und da fallen sie halt um. Dann natürlich den legendärsten aller Bossfights. Gegen Psycho Mantis. Psycho Mantis, der deine Memory Card auslesen kann. Das muss weird gewesen sein damals. Stell dir vor, du spielst das erste Mal. Du bist natürlich alt genug. Du bist auf keinen Fall erst 12 oder so. Nein, überhaupt nicht. Und dann, du spielst also gerne Castlevania. Und du guckst, was? Ja. Hä? Was? Ja. Du spielst gerne so Ikonen, hä? ich glaube, der kann, glaube ich, bis zu 12 Spiele auslesen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, welche alle auslesen. Ja, da gibt es Listen im Internet, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber er kann auf jeden Fall lächerlich viel auslesen. Ja. Und dann, ich kann den Controller bewegen. Leg ihn mal auf den Boden. Und der nächste, dann aktiviert er halt einfach nur die Rumble-Funktion, dadurch bewegt er sich. Ja. Und der Trick, wie man ihn besiegt, ist legendär. Wenn du ganz normal versuchst, gegen ihn zu kämpfen, hast du keine Chance. Der weicht allem aus. Du kannst ihn einfach nicht treffen, egal was du machst. Weil er halt deine Inputs lesen kann. Richtig. Und nachdem du verzweifelt 100-mal den Colonel angerufen hast, weil du nicht weißt, was du tun sollst, seid ihr auf einmal, stecken Sie doch den Controller in den Port vom zweiten Spieler. Und so, hä? Was? Und dann tust du das halt einfach, weil du verzweifelt bist irgendwann und auf einmal kannst du ihn schlagen. Du besiegst ihn, indem du wirklich den Controller woanders reintust. Ja, wirklich den Controller woanders reintust. Es ist allgemein, dieses Spiel war so bescheuert. Um eine der Hauptfiguren namens Meryl, einen Kontakt, den er hat, zu kontaktieren, musst du auf die Rückseite des Games gucken. Ja, du musst die Hülle, die physische Hülle deines Spiels haben, weil da ihr Code drauf geschrieben ist. Richtig. Wenn du die digitale Version hast, ist es im digitalen Handbuch drin. Es ist so gut. Und die kannst du auch nur finden, weil die hat sich als Soldat getarnt. Du kannst nur finden, wenn du allen Soldaten auf den Hintern guckst, weil sie halt eine Frau ist und deshalb mit ihrem Hintern wackelt beim Laufen. Und dann kannst du sie halt finden. Das ist so Und da hast du sogar ein kleines Easter Egg, wenn du schnell genug bist, sie schnell genug findest, weil die läuft dann irgendwann zur Toilette und zieht sich da um. Und wenn du schnell genug bist, ist sie noch in ihrem Schlüpper. Ja, dann hat sie ihren Schlüpper und ihr Tanktop an. Wenn du zu langsam bist, hat sie ihre Hose schon an. Ja. Kannst du spannen. Ist super unwichtig eigentlich, aber für den früh pubertierenden Jürgen natürlich ein sehr wichtiger Fakt gewesen. Japan, never change, please. Love it. Es war halt ein absolutes bombastisches Meisterwerk, dieses Ding damals. Wird doch von heute noch von sehr vielen Leuten geliebt, ohne Ende, absolut fantastisch, absolut verständlich. Ich habe es zum allerersten Mal durchgespielt vor ein paar Jahren. Es wird hier nicht viel gegeben. Ich musste viel nachschauen, wo ich lang muss, zum Beispiel diese Wand sprengen oder diese dämlichen PAL-Karten. Nee, am allerschlimmsten wenn Sniper Wolf halt Meryl angeschossen hat. Und du kannst nicht gegen Sniper Wolf kämpfen, weil du noch kein Scharfschützengewehr hast. Ja. Und dann heißt es ja, wo musst du denn jetzt hin? Du musst ganz weit zurück, du musst halt richtig hart backtracken. Du musst nochmal ins alte Gebäude zurück, wo da irgendwo eine Armory ist, weil du jetzt die Level, keine Ahnung, 3, 4, 5 Karte hast, um da eine Tür aufzumachen, weil da das Scharfschützengewehr ist. Und dann wieder den ganzen Weg zurück. Du musst locker, Karten, und dafür brauchst du, selbst wenn du weißt, wo du lang musst, brauchst du da locker 10, 15 Minuten für. Ja, oder du musst irgendwo hin und du musst verschiedene Karten, du kannst mit einer Karte in verschiedene Dinge rein. Mhm. Da musst du in so einen Reihenraum, wo es heiß ist, damit die Karte rot wird, wenn du das aktivieren kannst, musst du irgendwo hin, wo es kalt ist, damit du das aktivieren kannst. Es war furchtbar, dass ich das alles durchgelesen habe. Und natürlich der legendäre Karton nicht vergessen, den wir am Anfang vom Podcast schon erwähnt haben. Ja, genau. Es ist einer der besten Hilfsmittel, die du haben kannst. Du kannst dich tatsächlich in diesem gottverdammten Karton verstecken. Und Solid Snake hat so einen Codec, das heißt, er kann funken, kann so zu Leuten mit ihnen reden. Deswegen haben wir auch diese Mailing zum Beispiel. Ja, über Nanomachines. Nanomachines. Und die sind bei ihm drin, kann er deshalb speichern. Kann er sie alle anrufen, ohne dass irgendjemand mithören kann. Richtig, bei ihr kann er speichern unter anderem und wenn er speichert, reden die, hat man davon auch noch einen Dialog. Und so war das, wenn du in diesem Karton bist und diesen Ausrüstungstyp anrufst, dann sagt er, glaube ich, I'm in the box. Ja, im ersten Teil war es, glaube ich, noch hier Natascha Romanenko, ja, die du für die Ausrüstung immer anrufen konntest, die immer so lasziv geraucht hat aus irgendeinem Grund. Ja, das war super. Ich bin in einem Karton. Ich bin in einem Karton. Sie sind wo? Snake, Sie sind wo? Ich bin in einem Karton. Warum das denn? Um mich zu verstecken. Dann konntest du noch hier, wie hieß er, Kazuhira Miller anrufen, der auf keinen Fall Liquid in Verkleidung gewesen ist. Absolut. Hallo, nein, überhaupt nicht. Absolut nicht. Das ist ein alter Ausbilder. Hallo, ich bin ein alter Ausbilder. Miller. Ja, ich bin überhaupt nicht Liquid Snake. Gar nicht. Wie kommst du denn da drauf? Waka waka. Jesus Christ. Also die deutsche Fassung. Sorry, dass ich immer so quaken muss, aber Liquid darf man nur so vertonen. Ja, es ist Katastrophe. Der Endfight gegen Liquid selber war einer der beschissensten Endfights, die ich hier gespielt habe. Ja, du musst erstmal gegen Metal Gear Rex antreten. Das ist ein laufender Panzer, by the way. Dann auf Metal Gear Rex ein Faustkampf in einem Spiel, wo der Faustkampf wirklich richtig beschissen implementiert ist. Ja. Also so richtig beschissen. 10 Versuche habe ich gebraucht. Dann hast du danach noch eine gefühlt ewig lange Verfolgungsjagd, weil egal wie oft du den Typen in die Luft jagst, Snake, es ist noch nicht vorbei. Ja, oh Gott. Und dann stirbt er nur an diesem blöden Virus, am Fox Die. Ja, ja. Fox Die! Das ist einer meiner Lieblingsszenen. Da muss er am Anfang, muss man auch so einen Präsidenten, glaube ich, muss man retten. Ja, ja. Und kurz bevor du ihn rettest, er so, wissen Sie es denn nicht? Was denn? Naja, und dann urplötzlich, he died of a heart attack. Ja. Fox, die! Und dann fällt er halt um. Du fragst dich, was ist da los? Und dann gab es anscheinend diese Nanomaschinen, die auch dir injiziert wurden, sorgen dafür, dass... Ja, eigentlich hat es hier die Naomi Hunter, dir ja in deine Nanomaschinen den Foxtail-Virus reingebracht und du bist ja quasi so eine Biowaffe, die da reingegangen geschickt wurde, um halt die Foxhound-Unit damit auszuschalten. Ja, aber ohne, dass man dir das gesagt hat. Ja, natürlich nicht. Du bist im Prinzip der Auslöser dafür, dass die Leute halt sterben. Und das ist halt so, the fuck. Storytechnisch muss ich sagen, das Ganze ergab so keinen Sinn. Nee, das ist so, das ist halt der typische so Hideo Kojima-Wahnsinn, das Ganze. Dieses. Absolut. Eigentlich wollen sie ja mitunter die Terroristen, angeführt von Liquid Snake, die erpressen ja mit der Atomwaffe, mit der mobilen Atomschussabrichtung Metal Gear, erpressen sie ja die amerikanische Regierung, weil sie den Körper von Big Boss wiederhaben wollen. Genau. Weil sie das, die Experimente weiterführen wollen, weil Liquid und Solid Snake sind ja eigentlich nur Klone von Big Boss, Experimenten, dem, wie hieß es, Les Enfants Terribles, die schrecklichen Kinder. Da wurden halt die ganze Zeit Kindersoldaten gezüchtet, halt mit Hilfe DNA von Big Boss eben. Und die ganzen Soldaten, die da auch rumlaufen, das sind halt die Genomsoldaten, die gehören auch mit zu diesen Experimenten. Das sind auch alles Klonsoldaten tatsächlich. Und im Endeffekt geht es eigentlich immer nur darum, den perfekten Soldaten zu erschaffen. Richtig, das ist das Einzige, um was es eigentlich die ganze Zeit geht. Ja, genau. Das ist Solid Snake hat halt allen voran die Fähigkeiten eben von Big Boss und ist auch eigentlich mehr oder weniger der perfekte Klon von Big Boss. Während halt Liquid halt total wahnsinnig geworden ist. Ja. Liquid ist einfach nur ein wahnsinnig gewordener Klon von Big Boss. Ja, ja, genau. Das also halt ist die beste Variante. Ja, Solid Snake ist halt so wirklich quasi der perfekte Soldat geworden. Während Liquid halt größenwahnsinnig geworden ist, also ist er Big Boss so gesehen von der Psyche sogar ein bisschen ähnlicher tatsächlich. Ja. Ist halt ein bisschen schwierig und das jetzt alles aufzudröseln, da bräuchte allein für Teil 1 jetzt 5 Stunden, um das aufzudröseln. Allein für Teil 1 gibt es Video-Essays, die das, glaube ich, aufdröseln. Ja, ja, wir sind ja nur hier, um eigentlich nur ein bisschen die Erinnerungen Revue passieren zu lassen. Richtig, als das damals war, als wir das zum ersten Mal gespielt haben. Ja, ja, wenn Liquid dir das dann auf einmal kurz vor dem Bossfight so 20 Minuten lang erklärt, warum du eigentlich da bist. Ja. Und denkst du, hey, lass uns doch kämpfen, halt doch die Klappe. Ja, vor allem, du sitzt da so als natürlich Volljähriger und ich als Zwölfjähriger da und denkst du so, was zum Geier redet der da? Das verstehst du wirklich erst später, das ist so. Ja, das verstehst du ja viel, viel später, wenn du es überhaupt jemals verstanden hast. Es ist halt schon, damals war es noch nicht so schlimm mit den ganzen Zwischensequenzen. Das wurde erst viel schlimmer. Also im direkten Verhältnis hatte sich da noch im Zaum gehalten, ja. Da war, glaube ich, die Möglichkeit noch nicht so groß. Ja, weil die noch keine Spiele-DVDs hatten, sondern eben nur die Spiele-Disc von der PlayStation 1. Und auch da war es bei Metal Gear, war es ja auch 2 CDs. Ja, richtig. Waren es 2 CDs? Bei Metal Gear waren es 2 CDs. Es war bei Final Fantasy 7 waren es 3 CDs. Stimmt, aber bei Metal Gear waren es 2 CDs. Es gab ja noch diese extra CD mit diesen Mini-Missionen. Was war das? Das war eine extra Edition, die man kaufen konnte. Das gibt halt einmal das normale Spiel und dann konnte man nochmal extra die ganzen VR-Missions sich dazu kaufen. Ja, genau, richtig. Das war das. Wo man das mitunter halt auch den Ninja Gray Fox spielen konnte. Ja. Auf dem sind wir ganz kurz eingegangen. Das ist auch ein Klon. Nein, der war einfach nur ein sehr guter Soldat und eigentlich auch ein Freund von Snake. Ah ja, stimmt. Aber der war halt ein Söldner, der dann, ich glaube, in Metal Gear 2 in Zanzibar Land war der große Showdown am Schluss, dass Snake halt seinen eigentlich mitunter besten Freund, der nur auf der anderen Seite angeheuert wurde, dann ausschalten musste. Ja, oh Gott. Und Naomi Hunter ist ja die Schwester von Gray Fox und weshalb sie überhaupt an der Mission teilnehmen wollte, bla bla bla. Und dann haben sie ja eben an Gray Fox, weil er dann gefunden wurde, haben sie an ihn rumexperimentiert und halt diesen Cyborg-Ninja aus ihm gemacht, der dann verrückt geworden ist. der dann absolut durchdreht und dann wie in meinen Japan-Animationen durch die Gegend. Ja, spielt. Richtig, ganz genau. Und unsichtbar ist. Und während ich ja, mir, und der dann am Schluss im Kampf gegen Rex dann sein Redemption-Arc bekommt. Richtig. Und dann zermatscht wird. Ja, richtig. Es ist so ein weirder Shit. 2004 veröffentlichte Konami übrigens ein Remake des Teils unter dem Titel Metal Gear Solid The Twin Snakes. Ein Spiel, das heute unbezahlbar geworden ist. Ja, überarbeitete Synchronisation und ein System auf Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty für den GameCube. Super. Für eine Konsole, die fast keiner hatte, ein Remake erstellen, was du heute nicht mehr bezahlen kannst. Ich habe nur Videos drüber gesehen, selber gespielt habe ich es nicht. Hast du es? Gespielt selber nicht. Ich weiß aber, dass auch die Zwischensequenzen komplett überarbeitet wurden. Komplett wahnsinnig vor allem. Ja, ja, also Snake ist auf einmal zum Ausweichen, hat der Flickflacks gemacht, was weiß ich nicht alles. Ja, ja, und reitet auf einer Rakete durch die Gegend. Ja, es war halt total behämmert. Man kann es zwar spielen, weil es ja halt rein spielerisch auch die deutlich bessere Version ist, weil es ja quasi die Engine von Metal Gear Solid 2 benutzt. Aber was die Zwischensequenzen angeht, ist es halt over the top. Ja. Und dann kam urplötzlich nur 3 Jahre später Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty raus. Man hat, das war so gemein, böse Kojima, man hat Trailer gesehen zu dem Game. Ja. So, oh, die das Grafik war der, ist so der größte Marketing-Stunt, den er je gemacht hat. Es sah so geil aus, so die PlayStation 2, es sah so richtig gut aus. Und der Trailer sieht auch heute noch insane gut aus. Ja, Mann, da hast du das richtig gut inszenierten Trailer, wie Snake von einer Brücke springt und irgendwo landet und dann fliegt dieser Mantel von ihm runter und da kommt diese Erscheinung so Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Coming soon. So geil. Und dann spielst du es? So geil. Und du spielst auch erstmal Snake? Aber nur Stunde? Für, ja, wenn du die Tanker-Episode auch nur halbwegs kennst, bist du da in der Viertelstunde 20 Minuten durch. Ja, ja, das ist einfach nur so. Und dann wird der Tanker, auf den er ist, in die Luft gejagt. Und dann macht es einen Timeskip, dann steht er irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre später oder wann auch immer. Und dann hast du auf einmal so eine leichte Wiederholung des Intros von Metal Gear Solid 1. Richtig. Weil dann taucht dann auf einmal ein Typ im Taucheranzug da lang, der auch den Codenamen Snake hat, aber die Stimme ist so anders. Ja, und da fragst du dich, was ist denn jetzt los? Warum sieht er so komisch aus? Und warum hat der lange gelbe Haare, die aus seinem... Ja, ja, und dann hast du hast quasi die gleiche Szene, der taucht da auf, der Raum ist fast gleich wie in Teil 1 und dann steigst du auch in den Aufzug wie in Teil 1 und dann zieht er halt die Atemmaske ab und dann hast du auf einmal diesen JRPG-Protagonisten da stehen. Dann hast du urplötzlich den ollen Foxhound, den jungen Foxhound-Agenten Jack, Codename Raiden. Raiden hast du auf einmal vor dir stehen und denkst dir, wo? Ein wirklich unaussprechbar, was in direktem Vergleich, Snake ist ja so der kernige Typ, der war ja immer an Kurt Russell angelehnt. Ja, ja an die Filme Escape from New York. Ja, genau, an Snake Plissken. Und dann hast du auf einmal diesen wirklich unaussprechbar androgynen Typen. An sich habe ich ja kein Problem damit. Ich spiele ja ohne Ende JRPGs. Ja, aber der hat irgendwie nicht so ganz ins Setting gepasst, meiner Meinung nach. Also vieler Meinung nach davon ab. Ja, ja, viele hassen Raiden. Ja, viele hassen Raiden. Weißt du, wenn sie ihn doch ein bisschen anders inszeniert hätten, wären die Leute vielleicht gar nicht so wütend gewesen. Aber er ist ja deutlich dünner. Ja, gefühlt. Ja, spielst du erst diesen Hardcore-Soldaten und auf einmal spielst du einen Twink. Denkst du, what the fuck? Ja, ja. Und dann ist das Mädchen, bei dem du speicherst, ist natürlich seine Freundin, Rose. Ja. Und dann haben die ganze Zeit Beziehungsgespräche beim Speichern und. Und dann kommen Dialoge wie: I'm afraid in the dark. Und denkst du, Digga. Weißt du, erst heißt es so, ja, in seiner Vergangenheit, der war ja einer dieser Kindersoldaten, die komplett mit diesem VR-Training trainiert wurden und großgezogen wurden. Ja. Und weil er aber so krass war, wurde er sogar Jack the Ripper genannt. Und eigentlich so, voll, ja, der war eigentlich voll krass. Aber. Du spielst ihn so denkst du, wo? Nee, es soll ja streng genommen darum gehen, dass er psychisch sehr labil ist. Weil er halt nur VR-Training hatte und noch keine echte Kampferfahrung und bla bla bla. Das ist ja seine erste echte Mission eigentlich. Richtig. Weil ja, ich meine, der Vizepräsident entführt wurde. Dafür wird er halt auf diese Bohrinsel. Bohrinsel geschickt, genau. Die unglaublich langweilig zu infiltrieren ist, weil du hast diese ganzen Wale, die alle gleich sind. Also nicht von den Innenräumen her, aber vom Aufbau her. An sich, das Gameplay ist halt sehr viel flüssiger geworden. Du hast noch mehr Möglichkeiten, dich halt zu verstecken, dich an Wände zu drücken und so weiter. Du kannst jetzt zielen in der Ich-Perspektive. Ja, ganz genau. Du kannst sehr viel präziser arbeiten. Also es ist an sich es ist schon, cool. Es ist schon gut gemacht. Also rein gameplay-technisch also ist es wie immer. Du kannst dem Spiel wie immer nichts vorwerfen. Nee, spielerisch ist es absolut geil. Also gameplay-technisch ist richtig, richtig nice. Das Problem bei Metal Gear Solid 2 ist aber halt, dass du erstens halt einen Protagonisten hast, mit dem du dich erstmal anfreunden musst. Vor allem, wenn du jahrelang darauf gewartet hast, mit Snake weiter zu zocken. Und die Story ergibt absolut keinen Sinn. Ja, vor allem es ist eine Story über politische Intrigen und sehr viel richtig. Stuff, den du nur grob verstehst und erst wirklich verstehst, wenn du dann irgendwann Teil 3 und 4 gespielt hast. Das Schlimme ist ja, es ist eine Story über politische Intrigen und Vampiren auf Rollschuhen, die explodieren. Vamp hatte zwar keine Rollschuhe, das war Fatman. Ja, Fatman, aber der hat trotzdem Blut gesoffen die ganze Zeit. Es war Rotwein, glaube ich, aber ist egal. Oder Rotwein oder sonst was. Und ja, er hat aber sein Weinchen getrunken und hat die ganze Zeit irgendwie C4 platziert, während du gegen ihn kämpfst. Das ist so ein Bullshit einfach. Ja, ja, er hat auf jeden Fall, außer Vamp, der Kampf war ganz cool. Der ist aber wirklich irgendwie ein Vampir. Natürlich ist er irgendwie genmanipuliert, Nanomachines, bla bla bla. Ja? Richtig. Aber der Kampf gegen Vamp war eigentlich ziemlich cool. Weil du die Messer, die er auf dich schmeißt, irgendwie zurückwerfen musstest oder so. War auf jeden Fall sehr viel interessanter Kampf als die meisten. Ja, du musstest es blocken. Ja. Du musstest irgendwie blocken. War auf jeden Fall voll abgefahren, der Kampf gegen ihn. Der war sehr interessant. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich hab's nur einmal durchgespielt, das weiß ich. Dann wurdest du noch zu noch einem Snake-Bruder vorgestellt, nämlich Solidus Snake, der Anführer von der Terroreinheit jetzt. Der irgendwie ein Klon von Big Boss ist, der aber noch viel mehr Zellen bekommen hat, weshalb er ihn noch viel ähnlicher sieht. Richtig, und weshalb er so buff und so riesengroß wirkt in seiner unglaublich dämlichen Rüstung mit seinen Tentakeln dran. Ja, ja, es ist so ein bisschen Doc Ock-mäßig, aber es sind die können halt Luft absaugen direkt vor deinem Gesicht. Das ist sehr merkwürdig. Ja, ja, es ist alles sehr merkwürdig. Aber dann begegnest du auf einmal einen Soldaten. Richtig. Mit 3-Tage-Bart, rauer Stimme, der sich Plissken nennt. Haha. Haha. Und der in einer richtig geilen Szene mit einem Maschinengewehr so abgeht. Ja, ja, generell. Das ist halt so, am Anfang stellt er sich dir noch nicht vor. Aber du siehst ja sofort, dass er es ist. Ja, es ist. Ja. Vor allem, da steht dann hier, der hat irgendwie ganz bescheuerten Vornamen. Ilucroy Plissken. Irgendwie sowas, ja. Ja, ja, und dann nimmt ihr die Sturmmaske ab und dann siehst du sofort, dass es Snake ist. Und da steht sogar als Sprecher David Hayter darunter. Ja. Übrigens, der englische Sprecher ist David Hayter. Ja, ja, und so. Er ist halt berühmt geworden. Ja, ja, und dann so. Snake. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Das ist doch Snake. Und dann im Verlauf der Geschichte, dann triffst du auch auf Otacons Schwester, wo du die schlimmste Tauchmission aller Zeiten spielen darfst. Oh, ich glaube, die habe ich verdrängt. Die habe ich ist auch egal. Und auf jeden Fall. Und am Ende stellt sich heraus, der komische Ding auf dem Tanker war eigentlich gar keine echte Mission, sondern auch wieder so eine VR-Mission. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so der größte Mindfuck überhaupt gewesen. Das ist so. Ja, weil der Colonel plötzlich durchdreht. Ja, ja. Erstmal ist es ja so, dass du gefangen genommen wirst. Richtig. Dann ist Raiden wirklich nackt. Ja, wo du nackt ratschlagen konntest. Ja, das ja, heißt, ja, das genau. Ist so doof. Und dann ruft dich der Colonel die ganze Zeit an und sagt, hör auf zu spielen. Du spielst jetzt lang genug. Mach das Spiel aus. Ja, und dann stürzt auch das Spiel ab. So, ja, so, und dann, so dann ruft er dich noch zweimal an und dann kommt noch aus. Hä? Was? Ja. Weißt du, ich hatte damals richtig Panik. Es ist halt genau das passiert, was halt Hideo Kojima wollte. Ich habe voll den Bammel bekommen, dass mein Spiel kaputt ist. Ja, ich dachte mir so, what the fuck, was ist jetzt los? Was ist so geil, ist die los? Und dann kommst du halt irgendwann in so eine Röhre und dann ist da auf einmal wieder Snake in seiner vollen Rüstung. Und ich so, geil, darf ich ihn jetzt wieder spielen? Nein, natürlich nicht. Nope. Aber du darfst dann als Raiden ein Katana benutzen. Voll geil. Und dann so, ja, das Katana, brauchst du sonst noch irgendwas? Und dann deutet Snake so auf das Bandana an seinen Kopf. Infinite Ammo. Bei den Teil 1, was ein sehr schöner Gag ist. Ja, sehr ja schön, weil du ja am Ende von Teil 1, wenn du es durchgespielt hast, hast du das Bandana bekommen, für um den Kopf binden, dann hast du unendlich Munition. Und dann Infinite Ammo. Voll entweder geil. Entweder das oder du hast, wenn du Meryl gerettet hast, hast du so einen Stealth-Anzug gekriegt, das weiß ich noch. Es gab zwei Versionen, entweder du rettest Meryl oder du rettest Otacon. Ich glaube, wenn du Otacon gerettet hast, hast nee, du das war ja so, wenn du die Folter geschafft hast, ja, genau, dann rettest du ja Meryl. Ja. Richtig. Oh, die Folter. Im Teil 1 gab es dann bekommst du das Bandana. Und wenn du die Folter halt aufgegeben hast, dann bist du da mit Otacon gegangen, der ja den Stealth-Anzug die ganze Zeit benutzt hat, um irgendwie durch die Anlage weiterlaufen zu können. Ja. Und dann kriegst du den dann quasi von ihm für den nächsten Spieldurchlauf. Und es gab im Teil 1 damals eine Folterszene, wo du gefoltert wurdest von Ocelot. Und da musstest du sehr oft X drücken. Das ist so PTSD für sehr viele Gamer gewesen. Ja, weil du dann damals hier den Finger halt kaputt dabei gedrückt hast. Alter, furchtbar. Und, ja, wir haben noch das wichtigste Detail vergessen. Ocelot ist im zweiten Teil auch wieder da. Ja, und plötzlich. Und hat auf einmal wieder einen Arm. Und, ja, aber den angenähten Arm. Und es ist der Arm von toten Liquid. Es ist so dumm. Und der Arm ist aber dann ein Parasit, der ihn immer wieder übernehmen kann. Der dann, wenn er Snakes, ja. Ha, Brother! Und denkst du, ja. Oh, ist das Gott. Dein Scheißernst? Es ist so der Arm ist, und ab diesem Moment heißt er halt nicht mehr Revolver Ocelot, sondern es ist Liquid Ocelot. Ja? Ja. Weil er quasi jetzt eine gespaltene Persönlichkeit wegen dem Arm hat. Hideo Kojima at its best. Es ist fantastisch. Hideo Kojima at its best. Es ist absolut wahnsinnig. Es ist purer Wahnsinn. Dieses Spiel ist einfach... Es ist einfach ein Drogentrip. Ja, es ist so, als ob man eine Mischung aus Kokain und Schwarzpulver... Ja, vergiss nicht die Lali Lulei Lo. Oh Gott, ja! Nein, weißt du, was ich jetzt im Nachhinein weiß? Auch so über die Jahre. Du hörst nur Lali Lulei Lo, weil die Nanomaschinen so programmiert sind, dass du nicht... die reden über die Patriots. Also The Patriots, die ja über allen schweben, die so über der Regierung, die Regierung kontrollieren, bla bla bla. Und immer wenn sie The Patriots eigentlich sagen, hörst du nur Lale, Lulei, Low, weil deine Nanomachines das nicht hören dürfen. Richtig. Es ist total insane. Es ist komplett insane. Das komplette Skript von dem Ding ist insane. Du hast einen Vampir, gegen den du kämpfen musst. Du hast einen Fettsack, der seinen Wein trinkt, auch Geräusche durch die Gegend rollt und Bomben legt, gegen die du kämpfen musst. Was war noch für ein Kampf dabei? Dann hast du den gegen die mit, die hat so eine... so eine EMP-Railgun gehabt. So ein EMP-Railgun-Dingens gehabt. Ja, und die konnte irgendwie nicht sterben, weil sie irgendwie magnetisch waren, alle Kugeln an ihr vorbeigeflogen sind. Es war kompletter Wahnsinn. Dieses Spiel war komplett Wahnsinn. Und der letzte Kampf, Kampf ich hab's doch gerade noch gesagt, Solid Snake, ist halt der musste umgeschrieben werden. Weil ursprünglich, das Spiel kam ja wann raus, hast du gesagt? 2004, 2005? Oder vorher noch? Ich weiß es gerade nicht. Oder kam es nicht 2002? 2001. Ja, genau. Und es musste umgeschrieben werden, weil die ursprünglich auf den Twin Towers gekämpft haben. Ah, okay. Ja, okay. es gab dann auch davon noch eine abgedatete Version, und zwar Substance. Mhm. Wo du, glaube ich, weiß gar nicht, was in der abgedeckten Version noch anders war. Ich hab's komplett vergessen. Ja, du hast eigentlich nur ganz viele VR-Missionen dazu bekommen. 2003 wurde eine überarbeitete Version des Spiels unter dem Namen Substance für Sony PlayStation 2 zum ersten Mal auch für PC, die grauenhaft zu steuern war, by the way. Die PC-Version habe ich damals mal ausprobiert. Und die Microsoft Xbox veröffentlicht. Diese Version beinhaltet etwa 500 VR-Trainingsmissionen. Ich sag ja, du hast diese ganze VR-Mission gehabt. Und ganz wichtig, einen ganz schlechten Tony Hawk-Klon, wo du mit Snake über die Bohrinsel skaten kannst. Ich erinnere mich, das war so doof. Das hat sich wirklich beschissen gesteuert. Ein Boss-Survival-Mode, ein Theatermodus, in dem alle Zwischensequenzen des Spiels separat angeschaut werden könnten. und Charakter ausgetauscht werden können, sowie 5 alternative, von der Handlung losgelöste Missionen mit Solid Snake, genannt Snake Tales. Oh ja, da waren die Leute happy, dass sie noch ein bisschen mehr Snake spielen konnten. PlayStation 2 Missionen beinhaltet außerdem das als einzige eine der Tony Hawk-Reihe ähnlichen Skateboard-Modus, in dem man mit Solid Snake auf der Big Shell, so hieß übrigens dieses Ding, skaten konnte. Ebenfalls PS2-exklusiv war die Ultimate Collector's Edition, die zusätzlich bis dahin nur in den USA separat erhältliche Bonus-DVD The Documents of Metal Gear Solid 2 enthielt. Das war eigentlich ganz interessant. Ja. Wahnsinnig. Es ist purer Wahnsinn gewesen, dieses Game. Aber so doof und so bescheuert es auch war, so interessant warst du auch dabei. Du bist wirklich am Bildschirm gehangen. Ja, ich habe es damals trotzdem, ich habe es trotzdem 5-6 Mal durchgespielt, weil es war immer noch Metal Gear. Ich habe es nur einmal durchgespielt, damals, als ich es mir damals eine PlayStation 2 geholt habe. Ja, ich war immer froh, wenn ich so, du konntest für Raiden so einen ganz normalen Tarnanzug dir irgendwann besorgen, weil er sich mal als Soldat tarnen muss zwischendurch. Ja. Aber irgendwann verlierst du dann halt die Skimaske dazu, aber du kannst das Ding selbst trotzdem tragen. Und es war mir sehr lieb, lieber den zu tragen, als dieses hautenge Ding mit dem Tanga. Sein Twink-Anzug. Ja, ja, der war ja wirklich hauteng. War übrigens bei Snake auf der Tanker-Episode auch so. Die haben aus irgendeinem Grund waren diese Schleichklamotten oder wie auch immer du sie nennen möchtest, Tarnanzüge, die sie anhatten, unglaublich eng anliegend. Neoprene Arschanzüge. Ja, aber richtig, das ist so richtig gesehen, dass das ja auch ein Tanker drunter getragen hat, weil sich der Tanker auch drin abgezeichnet hat. War total merkwürdig. Ja, ja. Ja, gut, okay, es ist Hideo Kojima. Ich meine, ja, am Ende des Tages ja auch wurscht. Ich meine, es schmälert ja mein Spielerlebnis nicht, aber ich war damals ein dummer Teenager. Ich wollte dem Twink nicht auf den Arsch schauen, okay? Ja, hey, dafür hast du öfters, wenn du so ein locker geöffnet hast, hast du so ein freizügiges Mädchen auf einem Poster gehabt. Ja, es ist sowieso echtes freizügiges Mädchen auf einem Poster. Ja, das war ein echtes Mädchen. Du konntest Leute ablenken mit Pornos. Ja, ja. Mit schmutzigen Heftchen. Wenn du dich in einem Spind versteckt hast, wo ein Poster gewesen ist, eben von diesen Mädels, du konntest ja einen Knopf drücken, ich glaube R1 war das, weil wenn du im Spind bist, bist du in der Ego-Perspektive. Ja. Und du konntest R1 drücken. Wenn du dann runtergeguckt hast, konntest du das Mädchen dann gucken. Ja, ja. Du konntest entweder dann R1 drücken, damit er durch die Schlitze vom Spind guckt, um zu gucken, ob die Luft rein ist. Ja. Oder du konntest halt aus irgendeinem Grund dich runterhocken, obwohl das rein physikalisch eigentlich, glaube ich, gar nicht möglich ist oder anatomisch, wie auch immer. Aber dann hattest du das Poster direkt vor dir und wenn du da nah dran gegangen bist, dann gab es so ein Smooch-Geräusch. Ja. So eine weird. Sehr schön. Ja, auch diese spielerischen Möglichkeiten, die du hattest. Du konntest auch die Tanker-Mission auch komplett verlieren, gell? Ja, du konntest die Spinde auch kaputt hauen, dass die Spinden immer raus, ja, ja. Aber das Ding ist, du landest ja auf diesen Tanker am Anfang vom Spiel mit Snake. Ja. Und es regnet ganz, ganz fürchterlich. Ja? Mhm. Wenn du dann zu lange mit ihm draußen unterwegs bist, erkältet er sich. Ja, und stirbt. Nein, nein, das hat nichts mit Sterben zu tun. Es ist halt nur, er niest halt zwischendurch. Und ach, stimmt, ja, und dann kannst und du nicht die Leute. Und im letzten Drittel der Tanker-Episode steht da ein riesiges Bataillon an Gegnern, die ja, aber alle auf eine Präsentation von einem Colonel schauen. Und du musst halt da langschleichen, während du Fotos eben vom Prototypen von Metal Gear Ray machen sollst. Ja. Aber da macht es so, pfiu! Und da drehen sich alle um und du konntest es nicht mehr gewinnen. Du musstest die Tanker-Episode neu starten, weil er sich nicht von alleine davon erholt hat. Das ist schon ziemlich geil. Das ist so unglaubliches, bescheuertes Detail, das nur Kojima einbauen kann, sowas. Ja. Es ist wirklich so. Also sowas kann nur Kojima. Sowas Bescheuertes kann nur Kojima einfallen. Ja. Wollte ich noch erwähnt haben, weil das für mich immer traumatisch war. Es ist. Ich habe natürlich die Tanker-Episode am meisten gespielt, weil Snake halt. Ja, weil Snake halt. Die du übrigens, wenn du das Spiel auch leicht gestellt hast, übersprungen wolltest. Wenn du das Spiel auf normal gespielt hast. Ich habe es teilweise auf sehr leicht gespielt und konnte die Tanker-Episode trotzdem spielen. Soweit ich noch weiß, konntest du auf irgendwas, wenn du auf irgendwas gestellt hast, stand dran, Tanker-Episode wird übersprungen, soweit ich noch weiß. Das ist aber schon lange her, dass ich das zum letzten Mal eingelegt habe. Ich fand's super. Ich fand's so dumm. Aber ich hatte trotzdem jede Menge Spaß mit diesem Spiel. Es war so dämlich. Ja, du kannst dem Spiel selbst cool. Die Qualität natürlich nicht absprechen. Ja. Aber es war so gut. Du konntest auch Leute K.O. schlagen und sie dann typischerweise so hochheben, fallen lassen, damit sie Sachen fallen lassen. Das hat man am ersten Tag auch schon gekonnt. Sondern hochheben, fallen lassen, hochheben, fallen lassen. Und auch ab Teil 2, du konntest dich von der Reling runterhängen lassen und konntest Klimmzüge machen. Ja. Und dann konntest du das Level erhöhen und dann konntest du auf höheren Level, kannst du dann länger dann hängen bleiben. Ja, es ist so geil. Ist so bescheuert, aber es ist so, vor allem, wenn ich auf so einer Mission bin, dann durch 30 Klimmzüge kann ich dann länger mich da festhalten. Was? Ja. Aber es ist wurscht, es ist völlig in Ordnung, aber ich finde es halt total herrlich. Es ist immer noch ein großartiges Stealth-Action-Game. Ja, ist es. Das kannst du auch heute noch relativ gut spielen, finde ich. Kann man, ja. Es gibt ja die HD-Collections, yes, die wo man sich holen kann. Es ist halt, also du kannst rennen, schleichen, verstecken. Sollte es zum Kampf kommen, stehen Spieler unter Anzahl von verschiedenen Waffen zur Verfügung. Im Gegensatz zu Vorgängern kann der Spieler nun aus Ego-perspektive Gegenstände benutzen und den Gegner durch Einschüchtern und Drohnen sogenannten Hundemarken entlocken. Ja, du konntest dich halt hinterhin stellen, die Waffe hoch und dann sagt dann Snake oder eben Freeze. Raiden, Freeze! Und dann, dann konntest du um sie rumlaufen und ihnen das ins Gesicht halten und dann haben die so den Körper geschickt und dann fiel dann halt entweder Munition runter oder eben der Dog-Tag, ja. Richtig. Und die konntest du halt sammeln, auch wenn das total behämmert war, aber dann hattest du halt immer die Namen von denen, die du dann auch lesen konntest. Ja, und das Sammeln von den Hundemarken hast du spezielle Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet. Ja, aber die Mühe habe ich mir nie gemacht. Wieder beinhaltet das Spiel natürlich auch zahlreiche und teilweise abartig lange Zwischensequenzen, die Handlung vorantreiben. Ja, das war so, da fing es erst richtig an. Ja. Es war schon bei Metal Gear Solid so, dass ja das komplette Finale auf der zweiten Disc stattfand, weil du da ja die viel längeren Zwischensequenzen hattest, wie wenn eben Liquid vom Les Enfants Terrible Projekt redet und alles. Aber hier hast du das neue Medium DVD. Ja, da hast du aber wirklich, du hast so, keine Ahnung, du hast 10, 15 Minuten gespielt, dann hast du erstmal wieder 5 Minuten Zwischensequenz angeguckt. Hast wieder 5 Minuten gespielt, dann hast du wieder 10 Minuten Zwischensequenz angeguckt. Oder du hast 20 Minuten Codec-Gespräch oder sowas. Ja, ich frage mich bis heute, warum hat der Kerl nicht nie einen Film gedreht? Wenn du oben. Er ist ja ein, der liebe Kojima ist ja ein absolut wahnsinniger Film-Nerd. Was man überhaupt nicht merkt in seinen Spielen, absolut. Ja, Colonel Campbell ist ja überhaupt keine Anlehnung an den Colonel von Rambo oder so. Nein, überhaupt nicht, absolut nicht. Er sieht doch nicht genauso aus. Nee. Sagt Snake, Plissken und so weiter. Völlig wahnsinnig. Für die europäische Person gab es übrigens einen eigenen Schwierigkeitsgrad, der European Extreme. Genau, da war das Spiel vorbei, sobald du entdeckt wurdest. Ja, gab es weder Aktion noch Hundemarken, außerdem endet das Spiel, sobald man im ersten Feind entdeckt wurde. Es ist purer Wahnsinn, wie gesagt, schon öfters gesagt. Also die Produktionskosten betrugen 10 Millionen Dollar. Jesus Christ, das hat das Spiel locker eingespielt. Es ist völlig, völlig bescheuert gewesen. Es gab ein paar coole Easter Eggs. Snake Landung auf dem Tanker zu Beginn des Spiels ist wie die Ankunft des Terminators nachempfunden. Kaum merklich, ja. Mit diesen Blitzen überall. Ja, vor allem, er läuft ja über die Brücke. Ja. Ist ja, glaube ich, hier die was ist das? Wie heißt Golden Gate Bridge. Ja, die Golden Gate Bridge in San Francisco, genau. Ja. Und dann springt er von da, der macht seinen Stealth-Anzug an, wird unsichtbar, springt auf den Tanker und dann ist halt wirklich, wie du gerade richtig sagst, bei Terminator, dann blitzt es, weil aus irgendeinem Grund ist der Stealth-Anzug dann natürlich kaputt, damit du die Tanker-Episode halt schleichend spielen musst. Ja. Und der geht halt aus und dann hast du halt wirklich genau diesen Effekt wie beim Terminator, ja. Und natürlich Superhero Landing, er landet natürlich mit dem Arm auf dem Knie und allem, ja. Selbstverständlich. Unter den Soldaten im Laderaum befindet sich einer, der nur mit einer Unterhose bekleidet ist. Natürlich. Betritt man den Raum auf eine bestimmte Weise, stehen dort eine ganze Gruppe von Soldaten ohne Hose. Es ist so bescheuert. Schaltet man den Beamer im Laderaum einige Male um, sind auf der Leinwand irgendwann Bilder und ein Film von bekannten japanischen Models zu sehen. Selbstverständlich. Es ist so geil. Jacks Codename Raiden bezieht sich auf das im Zweiten Weltkrieg vom kaiserlich-japanischen Herkunftsstreitkräften eingestellte Kampffahrzeug Mitsubishi J2M Raiden. Donnerschlag. Natürlich. Die alliierten Streitkräfte wiederum gaben dem Flugzeug den Codenamen Jack. Selbstverständlich. Fucking Nerd. Auf jeden Fall sehr bescheuert. Ja, aber auf das Raiden bezieht er sich dann später ja auch nochmal. Ja, es ist ein sehr viel später. kommen wir zu meinem Lieblingsteil. Tatsächlich, es ist mein absoluter Favorite. Und zwar Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Ist auch ohne Wenn und Aber mein Lieblingsteil. Der am 17. November 2004 erschien, für die PlayStation 2 zum ersten Mal. Ein fantastisches, geniales Game. Es ist eigentlich der beste. Es ist für mich der beste Stealth-Shooter, den es gibt, und ist für mich eigentlich das beste James-Bond-Spiel. Es ist das beste James-Bond-Spiel, was kein James-Bond-Spiel ist. Ja. Ja, aber es ist halt, es läuft genauso ab wie ein James-Bond-Spiel. Die komplette Story ist 1:1 60er Jahre James-Bond. Allein wegen Eva. Es ist so geil. Ja, wegen Eva. Es ist so ein geiles Spiel einfach nur. So gut. Also ich hatte richtig, richtig Spaß damit. Das war, das habe ich mir damals im Steelbook gekauft für die PlayStation 2 damals. Also meine erste. Ja, mein Steelbook ist damals Konsole. Im Keller leider verrostet. Ah, als ich mir damals eine PlayStation 2 gekauft habe, weil ich mir da was zum Zocken brauchte, es war zu der Zeit, wo ich noch den Kack-PC hatte. Wo ich noch PC-Spieler war. Den legendären Kack-PC, ja. Igitt. Da bin ich dann vollständig auf Konsole umgestiegen, als ich mir dann eine PlayStation 2 von meinem ersten Gehalt, einen kleinen Fernseher, eine PlayStation 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 2 und Scarface. The World is Yours. The World is Yours, die habe ich dann gespielt. Und ich habe dann Metal Gear Solid 3 angefangen, bis zu einer bestimmten Stelle, da kommen wir noch. Mhm. Dann habe ich Teil 2 durchgespielt. Das hat mich so weggeflasht, dieses Game, weil es so geil war. Ja, das Geile ist, es verarscht dich ja schon direkt am Anfang. Du startest ein neues Spiel und du wirst gefragt, welcher Teil ist dein Lieblingsteil? 1 oder 2? Richtig. Und wenn du dann nämlich sagst Teil 2, dann hat Snake dann auf einmal eine Raiden-Maske auf. Ist so geil. Dieser gottverdammte Troll. Es ist so gut. In diesem Metal Gear Solid Teil steuert man nicht den Protagonisten der Rundspiele Solid Snake, sondern seinen genetischen Vater, der unter dem Codenamen Naked Snake in den 1960er Jahren während des Kalten Krieges in die Sowjetunion geschickt wird. Snake soll dort einen sowjetischen Wissenschaftler, welcher einen Panzer den Shadowheart als mobile nukleare Raketenabschlussplattform entwickelt. Den guten Sokolov. Und mit ihm und ihm zum Überlaufen verhelfen. Diese Mission wird schlussendlich durch Snakes Führer Mentoren, The Boss, sabotiert. Da kriegt er erst raus. Scheiße. Großartiger Charakter, Leute. Ist The Boss. Absolut, ich liebe The Boss. Wenn die einen Film machen könnten, könnte ich mir Tilda Swinton perfekt vorstellen. Zum Beispiel, ja. Aber ganz wichtig, als er dann Sokolov hat, taucht dann eine ganz bestimmte Figur auf. Nämlich der junge Revolver Ocelot. Richtig, und du sagst mir sowas mit einer genialen, fantastischen Szene, wo der Boss ihn scoldet, weil er mit so einer anderen Waffe, er hat noch nicht seine Revolver. Er wirbelt da schon mit der Pistole rum wie so ein Vollidiot. Ja. Und aber mit einer normalen, ich glaube, es ist eine 9mm oder sowas. Ich glaube, es ist eine 9mm, richtig. Ja, und dann kriegt er aber Ladehemmung durch sein blödes Rumgefuchtel. Richtig. Und dann besiegt Snake ihn und dann sagt er dann, you're pretty good. Aber die Ladehemmung ist halt passiert, weil deine Technik mehr eine Revolvertechnik ist. Richtig. Weil er absorbiert den Rückstoß, weil er halt den Arm besonders bewegt oder so. Und das ist mehr eine Revolvertechnik. Es ist so cool. Vor allem diese gottverdammte Szene, glaube ich, 3 oder 4 Minuten, wie er da rumschwirrt, den erschießt, dann erschießt er den, dann erschießt er den, dann prallt er die Kugel ab. So cool gemacht. Und bei Snake hat er Ladehemmung. Es ist so großartig. Ja, es ist stylisch wie Hölle. Ich liebe es, dass er den Protagonistenschild angemacht hat. Es ist stylisch wie Hölle. Dann fällt Ocelot in Ohnmacht und dann wiederholt er nochmal die Worte von Snake ihm. Pretty good. Und dann kannst du Ocelot erschießen und dann, Snake, what have you done? You created a time paradox. Und dann ist das Spiel vorbei. Weil Ocelot da natürlich nicht sterben darf, weil er später noch in der Hauptstory wichtig ist. Es ist so witzig. Ich lache da besonders drüber. Es ist, vor allem, dass es geht, ist geil. Aber du kannst es tun und das ist halt großartig. Ja. Und dann taucht eben einmal der große Antagonist auf, der Wolgin, Colonel Wolgin, glaube ich, ne? Colonel Wolgin, der diese Blitzfähigkeit hat, aus irgendeinem Grund, was, glaube ich, nie erklärt wird. Und eben, der hat halt scheinbar The Boss, die große Heldin der Amerikaner, zum Überlaufen überredet. Evgeny Borisovich Volgin, auch genannt als Boris Volgin. Volgin and Thunderbolts. Und dann will Snake gegen The Boss antreten in den neu eingeführten CQC, Close Quarters Combat, im Nahkampf. Und sie bricht ihn einfach eiskalt den Arm und schmeißt ihn halt die Brücke runter in den Fluss. Ja. Und sagt dann noch hier, überlebe das bitte. Ja. Und ich würde sagen, richtig. Ja, jeder normale Mensch hätte das jetzt nicht überlebt, vor allem nicht mit einem gebrochenen Arm. Nope. Und während sie dann halt wegfliegen mit einem Helikopter, wo Volgin dann gleich erstmal eine Nuklearrakete, die The Boss ihm geschenkt hatte, als Beweis, dass sie wirklich überläuft, feuert die dann einfach über eben den Bereich ab, wo sie gerade sind. Während Snake da unten an dem Baum liegt und einfach mal ganz bequem seinen Arm wieder einrenkt. Bevor er übrigens runterfällt, nimmt er ihr noch das Stirnband. Stimmt, hast recht. Ja, Nimmt er ihr noch das Stirnband und hält sich daran fest und wird halt trotzdem runtergeschleudert. Und dadurch kommt eins der wohl coolsten Spielmechaniken. Du kannst die Wunden, die er hat, eigenständig versorgen. Wie zum Beispiel, es wird dir dann in einem Tutorial erklärt, in einem scheiß langen Tutorial, by the way, wird dir dann erklärt, wie du deine Wunden versorgen kannst. Das ist ein sehr geiles Spielelement. Es ist an sich ein cooles Spielelement, weil du dann ja auch, ich glaube, es ist dann einen Monat oder zwei später, ist er wieder genesen und wird wieder zurück in den Dschungel geschickt, um The Boss aufzuhalten und ihre Cobra-Unit. Ja. Aber es ist halt so, dass er halt im Dschungel überleben muss und dafür muss er halt Antiserum, wenn er von giftigen Tieren gebissen wird und so. Aber richtig. Eben auch, wenn er halt angeschossen wird, dass er halt mit dem Messer halt erstmal die Kugel rauspult, dann desinfiziert, dann die Blutung stoppt, dann die das ist so. An sich ist es total cool, aber es ist auch an sich nicht zwingend realistisch. Das ist einfach so, ja, ich habe einen Verband drum, jetzt geht's mir wieder bestens, danke. Ja, ja, es ist aber cool. Auch gebrochene Arme, einfach kurze Schiene drum und du bewegst dich wieder wie vorher. Und einrenken vor allem, das Einrenken tat. Ja, fantastisch. Du hast ja auch so einen großen Kreis gehabt, so einen hellen Kreis, und je mehr du gemacht hast, desto kleiner wurde, ja, der verschwunden ist. Und das hat halt auch deine Gesundheit beeinflusst. Dass es aber du konntest ihn in diesem Screen konntest auch ganz, ganz, ganz, ganz schnell ewig drehen, und wenn du dann raus aus dem Menü bist, hat er sich übergeben. Hat er gekotzt. Das musstest du teilweise sogar machen, weil wenn du vergiftetes Essen gegessen hast oder verdorbenes Essen aus Versehen, weil ja. Du konntest Tiere ja erlegen, weil Snake bekommt auch Hunger. Fangen und erlegen. Dann fängt sonst sein Magen an zu knurren, während halt Wachen um ihn rumlaufen, dann hören sie seinen Magen knurren. Und dann wird auch die Stamina-Leiste immer kleiner und dann kann Snake nicht mehr viel tun und er fängt dann auch an zu zittern mit seiner Pistole. Richtig. Und wenn du dann aber das Spiel ausgemacht hast und dann sind, keine Ahnung, 2-3 Tage vergangen, weil du halt nicht dazu kamst, dann sind die Tiere halt verwest, die du getötet hast. Kannst du auch lebend fangen, aber du hast nur 3 Käfige dabei. Und wenn du dann nicht hingeguckt hast, dann ist es verdorbenes Essen, dann kann er auch vergiftet sein. Und dann kannst du ihn halt, wie gesagt, ihn dazu zwingen, das wieder auszukotzen, damit das weg ist. Es ist, also das Spiel hat unglaublich viele bescheuerte Dinge eingeführt. Aber dennoch, ich liebe dieses 60er Jahre Ding. Also halt diese Zeit, in der das spielt. Ja, auch wenn er da mit seiner Speichertussi dann darüber redet, hast du hier King Kong gesehen. King Kong so gesehen. Ja. So, oder haben sie hier den neuen James-Bond-Film gesehen? So, ja, nein, ich mag so James-Bond nicht. Das ist so, auch wenn es gar nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, vergleiche ich mich ständig mit ihm. Und dann kommt sein Major. Was mögen sie an ihm denn nicht? Die tollen Gadgets. Major. Ja. So gut. Da bist du echt dran geblieben und denkst so, oh Mann, die Gespräche sind so bescheuert, die muss ich mir zu Ende anhören. Jedes Mal, bevor du gespeichert hast. Ja, dann hast du auch eben den Waffenexperten, den Sigint, gehabt. Den Schwarzen. Ja. Und das war so cool, einfach nur. wenn du das Spiel durchgespielt hast, kriegst du ja wie immer einen Anzug, wie eben James Bond. Und dann ziehst du den halt an und dann rufst du Sigint an und dann, Snake, what are you wearing there? So, a tuxedo. A tuxedo. What do you think? It doesn't happen in the jungle, man. Es ist so geil. So, wirklich frei nach dem Motto, was denkst du dir denn dabei? Bist du dumm? Was hilft dir der scheiß Anzug? Also, aber er sieht gut aus. Ja, aber er hilft dir nicht im Dschungel. Zieh dir gefälligst was anderes an. Da war auch das Verkleiden war sehr wichtig. Ja. Weil du warst ja im Dschungel, du konntest dich zum Beispiel so anmalen, dass du halt nicht gesehen wirst. Du hattest so einen Stealth-Meter in der Ecke. Ja, genau. Und je höher der halt war, desto mehr. Du kannst halt, wenn du halt in etwas grüneren Sachen, also etwas mehr begrasten Ebenen unterwegs warst, hast du halt so hellgrünes Tarnmuster angehabt. Oder wenn du halt irgendwo bist, wo also wirklich in Gebäuden drin bist, hast du dann andere Sachen angehabt, damit man dich nicht so schnell entdeckt. Oder im hübschen Schneegebiet konntest du so einen Schneeanzug anziehen und so weiter. Ja, ja, das war kein Schneegebiet, das war mehr sandig. Aber egal. Und, egal, das Haus wie Schnee, es war schön. Und du bist halt, kannst dich halt durch die Gegend das Übliche machen, wie in Teil 2, anschleichen, Leute K.O. hauen, Leute abknallen und so weiter und so fort und so weiter. Dann hat man auch gegen verschiedene Bösewichte gekämpft, und anderen, wie schon erwähnt, Ocelot, da hieß er, da war er nicht Revolver Ocelot, aber ja, erst Ocelot, erst ein wenig Ocelot. Später, genau. Da hast du aber gegen die Cobra Unit gekämpft, die Spezialeinheit Richtig. Eben von The Boss. Unter anderem The Pain. The Pain, der aus irgendeinem Grund Hornissen kontrollieren kann. Ja. Das war der erste Bossgegner, ja, gegen die Hornissen, Bienen und Wespen. Dann The Fear, der halt klettern konnte wie sonst irgendwas. Das war der Typ, der aussah, der sich verhandelt wie eine Schlange. Ja, ja, genau, der auch mit giftigen Bolzen die ganze Zeit auf dich geschossen hat. Richtig, hat. Den konntest du aber ganz leicht entdecken. Das war ziemlich witzig. Ja, ja, das ist, wenn du vorher vernünftig gespielt hast, konntest du so ein Wärmegerät dann finden und ja. Dann hast du ihn ohne Probleme gesehen. Sehr schön ist, das Spiel hat dich auch entscheiden lassen, ob du die Leute wirklich tötest mit scharfer Munition oder ob du sie nur einschläferst mit deiner Einschlafwaffe. Ja, und wenn du sie eingeschläfert hast, hast du dann immer als Belohnung dann deren Klamotten bekommen. Ja, das ich nur gemacht habe. Also ich habe sie immer nur einschläfert, ich habe sie nie erschossen. Dann hat es natürlich den absolut legendären The End. Den Sniper-Opa. Ein 100 Jahre alter Mann, der mit eigentlich nur schläft und der halt durch Photosynthese überlebt. Und ich wusste nicht seinen Trick, ich wusste es nicht, weil das war der mich dazu gebracht hat, ich mache das Spiel aus und spiele Metal Gear Solid 2 durch. Ja, das Ding ist, du kämpfst halt in einem Areal, das über auf drei Areale aufgeteilt ist. Ein großer Teil vom Dschungel tatsächlich. Richtig. Und wirklich ein Scharfschützenduell, weil er versteckt sich immer auf erhöhten Posten, wo du zwar immer hinlaufen kannst, aber er ist halt mitunter sehr schnell, ja, und du kannst ihn natürlich immer finden, du kannst seine Fußspuren finden, du kannst halt den gucken, wo der Papagei ist, der bei ihm ist, der auch sein Spotter quasi ist. Ja. Also es ist, aber ich, als ich den Kampf das erste Mal gespielt habe, ich glaube, ich habe 3 Stunden gebraucht oder so. Ja, der hat mich auch sehr frustriert, weil ich nicht wusste, wo zur Hölle ist er, wie sehe ich ihn. Ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Ich habe das Spiel dann pausiert, habe es dann nach ein paar Tagen wieder angemacht und dann hatte ich folgende Zwischensequenz. Der olle Boss ist kurz davor einzupennen, also so kurz davor so einzuschlafen, weil er hundemüde ist, und wird von dem The End überrascht. Ja, ja. Das ist eines der Dinge, die du noch machen kannst. Ja, wenn du im Kampf speicherst und relativ schnell wieder anmachst, dann fängt er dich quasi und du wachst halt irgendwo in einem Gefängnis, in einer Facility irgendwo in der Nähe auf. Ha, genau, und du musst dich dann wieder dahin schleichen. Oder wenn du lang genug gewartet hast, also du kannst auch einfach in der PlayStation die Uhr, das Datum nach vorne stellen, dann hast du die Sequenz, wo Snake halt langsam auf ihn zugeht, ihn so anstupst, Colonel, der ist tot. Ja, ist sein Altersschwäche gestorben. Sein Altersschwäche gestorben. So geil einfach nur. Das ist schon an die Möglichkeit, das ist absolut fantastisch. Dann hast du diesen absolut freakigen Kampf gegen The Sorrow. Nee, du hast erstmal The Fury. Also hast du Fury vorher gehabt? Du hast erst The Fury, diesen komischen Kosmonaut, der sich verbrannt hat. Der die ganze Zeit mit Feuer auf dich ballert. Das war für mich immer der einfachste Kampf. Weil irgendwie war für mich ist es irgendwie der Batman-Villain. Ja, vor allem, ich finde, der passt als einziger nicht wirklich dazu. Ja, für mich ist es auch ein Batman-Bösewicht, weil so einen gibt's nämlich in Batman. Ja. Und dann hast du den richtig weirden Kampf gegen The Sorrow. Weil du bist vorher gefangen gewesen, bist dann geflüchtet und dann springt er irgendwie nicht ein Wasserfall, das ist ja, der läuft ja die Kanalisation entlang und das mündet dann irgendwann irgendwo in den See und in den springt er dann halt. Richtig. Und verliert er halt das Bewusstsein, ist kurz davor zu sterben und landet aus irgendeinem Grund dann in einer Art Zwischenwelt. Geisterwelt. Wo er halt dann The Sorrow begegnet, ein Mitglied der Cobra Unit, das schon lange tot ist eigentlich. Wurde 1962 von The Boss getötet während der Mission. Ja, aber nicht mit Absicht, die sind eigentlich zusammen gewesen und Ocelot ist eigentlich das Kind von den beiden. Und ja. Dann ist da diese coole Mechanik, eben, dass du diesen Fluss langläufst und jeder einzelne Gegner, den du im Spiel selber umgebracht hast, also nicht ins Koma geschickt, sondern umgebracht hast, läuft dir dann auf einmal entgegen. Richtig. Das Geile ist, das ich hatte cool. damals natürlich den CQC die ganze Zeit benutzt und den da mit meinem Messer die Kehle aufgeschlitzt. Und dann lauft ihr dir so mit den Kopf auf der Seite und aus den Nacken spritzt er Blut. Warum hast du das getan? Warum? Ja. Das war jetzt, vor allem, wenn sie dich anrempeln, tun sie deine Energie runter. Ja, ja, und du musst halt aufpassen, wenn du, wie ich damals habe ich nach der Devise gespielt, nur eine tote Wache ist eine gute Wache. Und hatte dann dementsprechend einen Fluss voll mit Gegnern gehabt. Aber die kannst du auch nichts tun, du musst einfach nur weiter durchlaufen. Ja, du kannst nichts machen. Und dann am Ende wusste ich auch nicht, was ich machen muss. Nee, Du stehst einfach da. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich kann mein Menü öffnen und diese komische Kapsel zünden, damit ich wieder aufwache. Ja, im Endeffekt, läufst du dann halt gegen den Körper von The Sorrow und stirbst. Dann kommt auf einmal so ein ganz lauter Schrei und du erschreckst dich natürlich erstmal und dann ist es vorbei. Und ja. Da musst du halt raffen, das ist es, keine Ahnung, ich glaube, das ist, weil ich habe den Kampf gefühlt 100 Mal gemacht. Und weil ich nicht verstanden habe, was ich tun muss, habe halt 100 Mal den Colonel, den Major angerufen. Und die sagen ja auch die ganze Zeit nur, Snake, nein, Snake, nein. Weil du sprichst ja natürlich nicht wirklich mit denen, weil du ja tot bist oder kurz davor bist zu sterben. Und dann sagt er, hier, denk an deine Revival-Pille, denk an deine Revival-Pille. Und dann habe ich irgendwann halt das Menü aufgemacht und da habe ich es halt, wie Stefan gerade schon richtig gesagt hat, habe ich mich wiederbelebt. Ja, und bei mir war das so, nach dem ersten Mal durchlaufen, ich habe halt nur ein paar umgebracht, sondern ich habe halt nur ein paar umgebracht und den halt ausgewichen, laufe wieder vor und dann stehe ich dann und kommt dieses, you died, ne? Und dann so, ach Mann, und dann so, ach Mann, und in dem Moment wollte ich schon X drücken, dann so dieses, ich habe halt Controller so hochgehoben, so, ach Mann, so auf meine Schenkel gehauen, ja, ja. Und dann hat sich das Menü geöffnet, ich so, hä? Wieso kann ich mein Menü öffnen? Revival-Pille. Ah! Kojima. Und dann kämpft man danach gegen Volgin. Mit diesen seinen Elektro-Powers. Ja, aber der Kampf gegen Volgin geht halt ewig. Ja, der dauert auch. Du hast erstmal Mano a Mano-Kampf. Ja, indem er dich, wenn er dich einmal haut, haut er dir seine Hälfte deiner Energie weg. Ja, das ist schrecklich. Dann schießt er nicht auf dich. Sondern nimmt ja Patronen, die nimmt er zwischen seine Finger und dann haut er. Ja, ja, richtig. Dann fährst du, also Eva fährt dann mit dem Motorrad und du sitzt im Beifahrer und ballerst dann die ganze Zeit auf die Gegner in der Basis. Und dann kommt er dann irgendwann mit dem Shaggo Hot und dann kämpfst du gegen den Shaggo Hot und dann kommt die weitere Flucht, auch wenn Volgin schon tot ist, gegen die anderen Soldaten. Das Segment dauert, glaube ich, eine halbe Stunde. Ja, dennoch cool inszeniert. Ja, absolut. Also als ich das erste Mal gespielt habe, war ich Adrenalin geladen as fuck. Aber, ich auch. Aber geil, jetzt geht's los. Aber wenn du das Spiel halt so oft gespielt hast wie ich, geht's dir ja irgendwann halt nur auf den Keks. Aber es ist halt ich so, hab's nur einmal du konntest halt dieses, so ein MG finden. So ein richtiges, was so fast Gatling-mäßig gewesen ist. So ein fettes MG. Und dann konntest du dich da hinstellen. Und wenn du damit geschossen hast, das hat so ein Magazin von 50 oder 100 Kugeln. Du hast ja immer nur und irgendwann kommt es und damit baller ich die dann immer weg. Es ist halt total geil. Es war schon ziemlich cool gemacht. Ja, Eva, wenn mal Eva ganz kurz, die ist so eine KGB-Agentin. Genau. Im Prinzip kann man sagen, sie ist wie Meryl. Also so, die taucht halt einfach. Ja, auf. Aber anders. Sie ist halt, sie versucht die ganze Zeit ihn zu verführen, anders, ja. Ja, weil sie auch sehr angetan von ihm ist. Ist ja auch die Liebhaberin von Volgin. Naja, und sie wird ja eher von ihm misshandelt, ja. Wobei Volgin auch irgendwie, der schwimmt in zwei Richtungen. Ja, der nagelt halt alles, was ihm bei drei nicht auf dem Baum ist, ja. Ja, eine der wohl bescheuersten Szenen überhaupt in dem kompletten Game ist, du triffst einen Typen, der original aussieht wie Raiden. Aber 1:1. 1:1 sieht er aus wie Raiden. Das ist, glaube ich, Major Raidenovich Rykov. Ja, Der Name! Und natürlich hast du rein zufällig eine Maske, die genauso aussieht wie er dabei. Ja. Richtig. Und dann nimmst, dann musst du den Typen halt irgendwie umbringen oder sonst was, kannst dich halt entscheiden, was du mit ihm anstellst. Und dann kannst du die, glaube ich, sogar schon in, da kannst du, glaube ich, Leute schon in Spinde verstecken. Ja, du sollst ihm auch in Spind verstecken, dann ziehst du seine Uniform an und du musst halt noch die Maske aufziehen, dass du halt so aussiehst wie er. Ja, und dann kommt Worgen um die Ecke, blickt dich an, grinst dich an und greift dir erstmal ordentlich in den Schritt. Und merkt dann, das ist nicht der gleiche Pimmel. Das ist nicht derselbe. Wer bist du? Oh, super, super. Eine der weirdesten Szenen. Ja, weil halt Major Rykov halt sein Loverboy ist. Ja, richtig. Ja, es ist so dennoch No King Shaming hier, jeder wie er möchte. Ja. Aber das Einzige, was halt ist, dass er Eva halt immer vermöbelt hat, während er sie halt genommen hat, sage ich mal vorsichtig. Ja, es war halt sehr eine sehr. Aber sie entwickelt halt über das ganze Abenteuer halt eine extreme Schwäche eben für Snake. Auch weil er halt ganz offensichtlich kein echtes Interesse mehr oder weniger an ihr hat. Nö, er ist eigentlich nur daran interessiert, die Mission abzuschließen. Der Rest ist ihm egal. Es gibt halt diese geile Szene, wo sie eben eine neue Waffe gibt. Das ist so eine modifizierte M11 oder so. Das ist so eigentlich eine normale Pistole mit einem Schalldämpfer drauf. Aber die ist halt stark modifiziert. Und dann, der nimmt halt die Waffe. Hm, okay. Weißt du, sie läuft da halbnackt vorhin rum, aber es interessiert ihn einen Scheiß. Ja, ja. Und dann guckt er sich die Waffe an und auf einmal so schmeißt er seine Zigarre weg. Oh, was ist das? Der Schaft wurde, da wurde das abgeschliffen, damit das besser ist. Und das hat er hier. Das ist, damit kann man das schneller machen. Und das ist für die Präzision besser. Oh. Und ich so, Digga, chill mal. So und der holt sich komplett auf diese modifizierte Waffe ein runter, während die halbnackte so Eva halt daneben ihm ist. Es ist so geil. Ich hab so gelacht bei der Szene. Das war so cool. Es ist einfach großartig. Du hattest auch verschiedene Dinge, wo du auch durch eine Ego-Perspektive durchgucken konntest und auch verschiedene Sachen gesehen. Ja. Zum Beispiel hast du Sorrow auf das irgendwo mal rumschwimmen sehen, rumfliegen sehen. Du konntest in der Ego-Perspektive, wenn du schnell genug warst, an einer bestimmten Stelle konntest du die End abknallen, während deinem Rollstuhl durch die Gegend geflogen ist. Ja, es ist so, es gibt eine Zwischensequenz. Das ist, nachdem du gegen The Pain gekämpft hast, gibt es eine Abzweigung. In der Abzweigung kannst du ein Scharfschützengewehr finden. Ja. Und dann kommst du dahin und da kommt eine Zwischensequenz, wo aus irgendeinem Grund auch immer eben The End auch ist. Er rollt halt durch sein Während Volgin gerade halt Sokolov und eben Eva misshandelt. Also er misshandelt, glaube ich, Eva und da macht sich Sokolov, glaube ich, in die Hose oder was weiß ich. Ja. Und hier Dings, Ocelot spielt halt russisches Roulette noch und ist egal. Und dann ist die Sequenz vorbei. Alle sind, also Eva ist dann schon weggegangen, Sokolov und Volgin sind auch schon weg. Und dann kommt eben erst eine Wache, um halt den schlafenden The End mit dem Rollstuhl wegzufahren. Und du hast dann irgendwie ein Zeitfenster von, keine Ahnung, 20 Sekunden, ihm mit dem Scharfschützengewehr einen Kopfschuss zu verpassen, um ihn da schon kaputt zu machen. Dann musst du nämlich in dem Gebiet, wo du sonst gegen ihn kämpfst, nur gegen ein paar Ocelot-Soldaten kämpfen. Ja. Musst du ja nicht mehr, du kannst dich auch an dem einfach vorbeischleichen. Da gibt's auch sehr viele Nods auf Teil 1, wie zum Beispiel die Folter, die es dann ergibt. Da erfährt man erst, warum er nur ein Auge hat. Mhm. Weil der. Gibt es auch ein kleines Easter Egg vorher übrigens. Ja. Weil er wird ja vom Volgin K.O. geschlagen, weil als er Ryan verkleidet war. Richtig. Und dann wacht er halt auf, aber er sieht halt nichts, weil er halt an seinen Arm aufgehangen wurde und ich glaube eine Plastiktüte oder was auch immer über den Kopf hat. Und dann schaut Volgin so: dann schauen wir uns dich mal an. Und dann schaut er deinen Körper an und je nachdem, ob du halt viel verletzt wurdest auf deiner Reise bisher oder wenig, reagiert er halt darauf. Also ob du oft dieses Menü benutzen musstest, um dich wieder herzustellen. Ja? Richtig. Und dann sagt er entweder, oh, what a beautiful body you have, like a newborn baby. Oder halt, wenn du halt dir halt viel passiert ist, eigentlich hätte ich gedacht, dass du mehr drauf hättest. Ja, sie mocken dich im Prinzip. Ja, ja, es ist voll geil. Und dann passiert eben das, wo Stefan gerade drauf hinaus wollte, genau. Ja, der gute Wolgen nimmt dir nämlich das Augenlicht von einem Auge eiskalt. Nimmt er nicht. Ah, nehmt ihr nicht, weil war das dann? Nein, es war so, dass Eva eben auch da ist. Und dann kommt Ocelot rein und dann hat er drei Revolver, wo nur eine Kugel drin ist. Und dann wirft er die jeder so klick, klick. Und will damit halt auf Eva schießen. Und Snake, der ja nicht blöd ist, weiß genau, oh, der nächste Schuss würde sie töten. Und bewegt seinen Körper, schmeißt sich halt in die Richtung, schubst sie weg und kriegt die Kugel dann halt, die Kugel streift dann sein Auge und macht's kaputt. Ja. Ich habe das Spiel zu oft durchgespielt, ich weiß das. Aber es ist die Szene, wo er halt sein Augenlicht verliert, also ein Auge. Richtig. Wodurch er halt seine legendäre Augenklappe bekommt. Da hat man damals, als das Spiel, wo das Spiel noch nicht rauskam, hat man sehr oft spekuliert, warum ist seine Augenklappe auf der anderen Seite? Was ist da los? Da hat man sehr oft spekuliert, um was geht's da überhaupt, in welchem Jahr spielt das und so weiter. Da hast du ja vorher nicht viel davon erfahren. Ich fand's, ich finde dieses Spiel bis heute absolut fantastisch. Es ist eins meiner absoluten Favorites. Es gibt da noch zwei Dinge, über die ich gerne noch reden wollen würde, bevor du zum Fazit kommst. Ja. Einmal den legendären letzten Kampf gegen The Boss auf dem Blumenfeld. Ja. Den möchte ich hier an der Stelle nicht unterschlagen. Oh, sie trägt ja die ganze Zeit einen weißen Kampfanzug. Ja. Und du kämpfst in einem weißen Blumenfeld gegen sie. Und sie hat halt einen Countdown gestartet, dass eine Bombe hochgeht. Und du hast halt, ich glaube, eine Viertelstunde Realtime-Zeit, um sie halt in einem One-on-One zu besiegen. Sie ist halt wahnsinnig schnell, wahnsinnig flink. Und du musst sie in CQC überraschen. Du musst von hinten an sie ran, weil sonst kontert sie dein CQC. Ja. Und dann geht das eben hin und her, dieser Kampf, und der macht halt total Spaß, der ist richtig, richtig geil. Und du kannst da auch drei Schlangen finden, die auch Liquid, Solid und Solidus heißen. Nur mal so am Rande, ein kleiner Funfact. Und dann hatte sie halt irgendwann besiegt und dann gibt sie halt die Waffe und sagt, ja, so, jetzt musst du mich aber erschießen, weil es ist halt nur Raum für einen Boss. Und vor allem dieses Spiel, fährt die Kamera zurück und denkst, okay, jetzt erschieße du. Du musst den Trigger drücken. Das war so beeindruckend. Weil es ist so emotional, weil du halt trotzdem ja die ganze Zeit den Hintergrund mitbekommst, dass er quasi seine sowas wie die Ziehmutter gewesen ist, die ihm alles beigebracht hat, der quasi Mentorin und Mutter für ihn mehr oder weniger so halb gewesen ist. Und er liebt sie auch mehr oder weniger wie eine Mutter. Aber er ist dann auch innerhalb des Abenteuers, hatte sie immer öfter beim CQC überraschen können. Beim ersten Mal hat sie ihn noch komplett überwältigt, dann hat er schon mal abblocken können. Und wo sie dann noch, bevor du gegen Wolgen kämpfst, nochmal auf sie trifft, dann kann er sie sogar zweimal blocken und zum Angriff übergehen und überrascht sie sogar. Ja. Und da besiegt er sie halt. Und dann musst du halt abdrücken, unter Tränen schießt er dann und dann färbt sich auf einmal das ganze Blumenmeer rot und das Pferd von The Boss wird dann auch traurig und alle sind traurig und alles ist traurig. Ich stand da original 3 Minuten dran und habe gedacht, wieso passiert hier eigentlich nichts mehr? Bis ich gemerkt habe, ach du Scheiße, ich muss selber abschauen. Ja. Ich muss schießen, what the fuck? Und es gab noch einen unglaublich lustigen Moment kurz vorher. Eva wurde halt während der ganzen Verfolgungsjagd halt angeschossen. Sie wurde nicht angeschossen. Die haben einen Unfall mit dem Motorrad gebaut und sie ist halt, bei ihr hat halt ein Ast, ist glaube ich, durch ihren Körper gekommen oder so. Und dann kann sie nicht mehr aufstehen, sie kann nicht mehr und dann sagt halt Snake so zu ihr, Eva, I need you. Und dann guckt sie an, kannst du das nochmal sagen, Snake? I need you. Ich kann das Flugzeug hier weg nicht alleine fliegen. Und da musst du selber lachen. Ja, stimmt. Da kann ich dich nicht im Stich lassen. Da müssen wir los. Das ist ein Dialog, den ich nie vergessen werde. Weil ich so lachen musste. Aber das sind so zwei Szenen, die wollte ich nicht unterschlagen haben. Allen voran natürlich den Kampf gegen The Boss, weil das so emotional gehittet hat, weil das so gut gewesen ist, weil das über das ganze Spiel auch aufgebaut wurde. Und du dann diese komplette Hintergrundgeschichte, warum The Boss das alles eigentlich gemacht hat, dass sie ein Doppelagent war, die sich da eigentlich nur infiltriert hat, um an das Philosopher's Legacy ranzukommen und. Sie hat sich komplett ächten lassen, es war ihr egal, Hauptsache sie hatte für ihr Vaterland halt alles gegeben. Es war halt super traurig. Ja, dennoch ein fantastisches Game. Ja, ein absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte. Absoluter Meilenstein. Jede gottverdammte Treppe, die ich nach oben laufe, die länger ist, oder jede Leiter, die ich nach oben steige. Warum haben wir die Leiter eigentlich bisher nicht erwähnt? Ich weiß, was. Das Wichtigste mit neben den ganzen Bosskämpfen. Eine der besten Szenen im Game. Du rennst durch so ein Canyon durch. Nee, es ist ja so, du bist ja die ganze Zeit in diesen Wäldern unterwegs. Du darfst die Pointe gleich erzählen, keine Panik. Aber du läufst durch die ganze Zeit ja durch Wälder, ja, weil du ja in diesem sowjetischen Waldgebiet unterwegs bist. Bis du zu einem Bunker kommst. Genau, dann kommst du zu so einer Art Bunker und Hideo Kojima hat sich so überlegt, ich will aber meinen nächsten Showdown in den Bergen haben. Weil da halt die Groznygrad ist die große Festung von Volgin. Richtig. Aber wie komme ich glaubhaft, in Anführungszeichen glaubhaft, in die Berge? Wie kommt man denn glaubhaft in die Berge? Genau, und wie macht Hideo Kojima das, Stefan? Indem ich 5 Minuten lang eine Leiter hinaufklettere, während im Hintergrund der Hauptsong des Games läuft, Snake Eater. Ja, das ist vor allem, du läufst in diesem Bunker, du siehst, oh, da ist eine Leiter. Genial. Klomp, klomp, klomp, klomp, klomp, klomp, klomp, klomp, klomp. Wie lang ist sie denn? Und dann kommt er auf einmal eben, what a thrill. What a thrill with darkness and silence in the dark. What a thrill. So, what the fuck is hier los? Und es läuft wirklich komplett der ganze Song durch, aber ohne Musik, er wird nur gesungen. Und der halt halt wirklich... Der gesungen Part ist so geil. Es ist halt wirklich so, als würde die Sängerin das da durch den Schacht hallend singen, während er wirklich klump, klump, klump, klump, klump, klump, klump. Ja, so gut. Und er läuft halt auch nicht schneller oder er läuft nicht langsamer oder sowas. Nein, er läuft halt nur klump, klump, klump, klump, klump, klump, klump. Es ist so, da kommst du da oben an. Genialsten Szenen der Welt. Und dann gehst du halt raus und bist halt wirklich in den Bergen. Ja, es ist eine der besten Szenen der Welt. Und bis heute, wenn ich irgendwo eine Leiter raufklettere oder irgendwo eine längere Treppe hochlaufe. What a thrill. Das ist halt so eines der besten Memes, die je erfunden wurden. Er hätte auch einfach so einen Aufzug oder was weiß ich was nehmen können. Aber nein, du kletterst die scheiß Leiter hoch. Es ist doch, man könnte auch sagen, es ist eine sehr schöne Hommage an Final Fantasy VII, wo du den scheiß Turm rauflaufen musst. Aber es ist halt so, auch geil, ich habe das Spiel ja oft durchgespielt. Ja, also wirklich oft. Ich habe es in meinem Leben, glaube ich, schon über 20 Mal durchgespielt. Merkt mir überhaupt nicht über die Story-Zusammenpassung oder so, überhaupt nicht. Und irgendwann war es halt mal so, dass ich mit zu wenig, weil ich nicht drauf geachtet habe, Ausdauer da hochgeklettert bin. Und bin so irgendwie am Drittel und dann geht ihm die Ausdauer aus und er klettert auf einmal voll arschlangsam. Ich so, was ist denn jetzt los? Oh Gott. Und du darfst auf der Leiter da nicht essen. Und natürlich, was jeder mal gemacht hat, wenn er oben angekommen ist, einfach mal runterspringen. Ja, das habe ich nicht gemacht. Natürlich bist du tot. Aber ich konnte dem nicht widerstehen. Es war einfach toll. Es gab mehrere Ausgaben von Metal Gear Solid 3. Es gab unter anderem noch die Subsistence-Version, das war über die erarbeitete Ausgabe. Genau, wo halt Metal Gear 1 und 2 mit dabei waren. Richtig, wo unter anderem auch die Kamera von dem Game perfekt überarbeitet wurde. Dass du halt die Kamera endlich frei drehen konntest. Ja, weil du hattest so eine statische Resident Evil-Kamera, was fürchterlich war. Man hat sich dran gewöhnt, aber es war grauenhaft. Und man hatte die DVD Persistence dabei. Genau. Das war doch dieser Online-Modus, den habe ich damals mal. Ich habe ihn nicht ausprobiert, weil ich hatte keine Online-Funktion. Ja, ich auch nicht, aber es muss halt richtig gut gewesen sein. Also viele Leute haben es sehr gemocht, ja. Die dritte DVD Existence, die außerhalb Europas lediglich in limitierten Fassungen erschien, erhält alle Zwischensequenzen des Spiels, die mit neuen Szenen und eingestellten Filmen zusammengeschnitten wurden. Laut Hideo Kojima ist dies für die Leute gedacht, denen das Spiel zu schwer war und deswegen niemals das Ende gesehen haben. Das ist ziemlich witzig eigentlich. Gerade aus heutiger Sicht, wo du alles auf YouTube anschauen kannst. Ja, es gab eine Variante für den 3DS, was ich immer noch sehr beeindruckend finde. Die habe ich hier liegen, ja. Die hast du hier liegen. Oh, wie funktioniert? Ja, erzähl. Ist sie gut? Läuft überraschend sauber. Ich meine, es läuft nicht flüssig, aber es läuft sauber. Interessant. Man muss sich halt nur dran gewöhnen, die Kamera halt mit den leider relativ schlechten Stick vom 3DS halt steuern zu müssen. Weil, es war eigentlich dafür gedacht, dass du das Circle Pad anschließt beim Original 3DS, aber ich habe ja ist es der New 3DS, der den Pömpel hatte? Wo, ja. Und damit kannst du es dann auch nehmen. Aber ich hatte ja nie ein Circle Pad oder so. Aber es funktioniert überraschend gut. Ah, okay, cool. Muss ich, das ist, also ich weiß, dass es die Version gab. Ich habe es auch gesehen und dachte mir so, the fuck. Hat auch grafisch okay. Jetzt nicht so krasse Einwirkungen, wie man denken würde. Also ist nicht krass cool. Abgespeckt. Ich meine, es ist halt im Endeffekt die PS2-Version, mehr oder weniger. Ja, kann man sagen. Wie gesagt, fantastisches Game. Großartig, absolut herrlich. Eins der besten Games meines Erachtens überhaupt. Dann kommen wir zu dem Game, was, glaube ich, von uns beiden, ich weiß nicht, hast du es gespielt? Portable Ops? Nee, habe ich nicht. Ich schon. Soll aber ziemlich cool sein eigentlich. Portable Ops habe ich gespielt, habe ich sogar durchgespielt. Es ist ein Teil, es gilt als Teil der Hauptreihe, weil es spielt nämlich nach Teil 3. Spielt um die Jahre 1970 und beschreibt das weitere Geschehen rund um Big Boss nach den Ereignissen von Metal Gear Solid 3 und den Ausstieg von Outer Heaven, seiner eigenen Basis. Seiner großen Basis, ja. Richtig, seiner großen Basis. Des Weiteren kann man gegnerische Einheiten rekrutieren und somit dazu bringen, dass sich Boss anschließt. Diese Rekruten können anschließend innerhalb von sowie außerhalb des Einsatzes ausgetauscht werden, wodurch der Spieler dank des unterschiedlichen Fähigkeiten sehr viele taktische Möglichkeiten enthält. Es gab Portable Ops Plus, stellt die Erweiterung für die gleichnamigen PSP-Titel dar. Er wurde 2007 in Japan angekündigt und erschien darauf im darauffolgenden September. Er bietet Features wie das Online-Spielen sowie einige neue Charaktere, darunter Raiden, Old Snake und Roy Campbell. In den USA ist es im November erschienen und in Europa am 12. März 2008. Das Spiel habe ich damals in meiner Lehre, als ich in der Kochschule war, in meiner Lehre damals habe ich das mit Freunden gespielt, weil ich brauchte nur das Game und ich konnte über diesen, war kein WLAN, über dieses Funknetz-Ding, was die PSP hatte, ich konnte alle Leute einladen, das Spiel zu spielen. Die brauchten es nicht mal. Das war das Witzige. Ah, cool. Sie mussten nur die Daten von der Disk installieren und ich musste das Spiel starten. Das war alles. Das war cool. Da haben wir alle dann zu viert oder zu fünft saßen wir dann mit unserer PSP dran und haben Metal Gear Solid Portable Ops gespielt. Das war ziemlich witzig. Gegeneinander. Das war völlig irre. War sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Da wurde das schon eingeführt mit den Leuten abholen. Also Leute einfangen mit diesen Fulton, ja. Diesen Fulton, wo diesen was ist das? Diesen Fallschirm oder sowas immer das ist. An die dranhängst, diese Ballons. Dann ja, machst du einfach so dran. Ah! Ja, so, yippie! Das ist super. So konntest du halt die Leute einfangen. Das war ein cooles Game, es hat Spaß gemacht. Da kam unter anderem auch Dings drin vor, der Cyborg. Die Vorgeschichte vom Cyborg wird da auch erzählt. Von Grey Fox. Was mit ihm passiert ist, mit Grey Fox. Man trifft da auch zum allerersten Mal auf Miller. Da kommt auch Miller drin vor, yes. Der auch noch eine große Rolle spielt. Und absolut, also es ist ein sehr, sehr geiles Game gewesen. Ich hatte jede Menge Spaß damit, kann ich auch nur empfehlen, wenn man. Ja, ich hatte halt keine PSP. ich schon, weil das war die bessere Handheld-Konsole, meines Erachtens. Ja, ich war immer auf der Nintendo-Seite, was Handhelds angeht. Ja, ich nicht. Ja, macht ja nichts. Danach kam. 3 Jahre später kam ein Spiel für die PlayStation 3, das damals, ich glaube, war das ein Starttitel? War fast ein Starttitel für die PlayStation. Kam auf jeden Fall relativ zeitig, ja. Relativ zeitig, auf jeden Fall. Metal Gear Solid 4, Guns of Patriots. War has changed. War has changed. Krieg bleibt also nicht immer gleich. Interessant. Je nachdem, welches Spiel du spielst, ja. Je nachdem, welches Spiel du spielst, richtig. Metal Gear Solid 4 oder auch Zwischensequenz The Game. Ja, da hat sich die Kojima wirklich komplett auf die Spitze getrieben. Jesus Christ. Wo dann wirklich zwischen den Kapiteln dann immer nochmal neu installiert werden musste. Es war irre. Ja, oh Gott, wo Snake dran stand und immer rauchen war. Ja, und wo dann auch immer dran stand, du weißt schon, dass du schon eine Weile spielst, du kannst auch zwischendurch mal ausmachen. Ja, und dann steht der olle Snake dran, macht so eine Zigarette an, macht so diesen portablen Aschenbecher, wirft die rein, nimmt die und nächste da, raus. Und da auch hier Rauchen gefährdet der Gesundheit, steht da glaube ich sogar auch. Ja, die ganze Zeit über. Es ist halt, also das war holy shit. Spiel storytechnisch nochmal ein ganzes Stück später, jetzt nicht viel, viel später, aber trotzdem ein paar Jahre nach Teil 2. 2014, der letzte Spiel, ich glaube, 7 Jahre später, das Spiel spielte glaube ich 2007, so war die Nummer. Durch den Fox-Style-Virus ist halt Snake deutlich gealtert. Richtig. Bevor ich dieses Spiel gespielt habe, ein Kumpel damals hat auf dieses Spiel gewartet, wie bescheuert. Das haben wir doch alle. Er hat das alles Geld gespart, was er sparen konnte zu dem Zeitpunkt, bis ihn seine Eltern dann mit der PlayStation 3 und dem Spiel überrascht haben. Weil er so gut gespart hat, haben gesagt, du hast so nett gespart, wir schenken dir das Ding. War er sehr happy. Da haben wir uns beide die Zwischensequenzen als Film reingezogen. Die hat er mir damals auf Disc gebrannt. Ja, da habe ich mir die Zwischensequenzen, also ich habe sie durchgeklickt, weil ich wollte es auch irgendwann mal spielen. Und so habe ich halt... Ja, alleine die Schlusssequenz steht, glaube ich, in Guinness Buch der Rekorde, was irgendwie 2,5 Stunden sind oder so. Ja, Gottes Willen! Die letzte Sequenz geht ewig. Metal Gear Solid 4 ist eigentlich ist ein Film. Es ist ein absolut elendig langer Film. Ja, wirklich. Da hast du wirklich nur, du schleichst 10 Minuten und hast dann wirklich wieder 20 Minuten Film. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also es spielt 9 Jahre nach der Handlung von Metal Gear Solid, 5 Jahre nach der Handlung von Metal Gear Solid 2. Es wurde weltweit eine Kriegswirtschaft erschaffen, eine mit sogenannten PMCs, Private Military Companies, die für Geld Soldaten aussenden. PMC-Soldaten sind mit Nanomaschinen ausgerüstet, womit sie ihre Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld verbessern. Das Kontrollnetzwerk dieser Nanomaschinen wird Son of Patriots, SOP genannt, Liquid Ocelot, der Mann mit dem angenähten Arm und den Revolver-Dingern, bereitet sich darauf vor, diesem System zu schaden. Es ist halt so, dass durch die Nanomaschinen auch die Waffen kodiert sind. Das heißt, du kannst nicht jede Waffe aufheben und benutzen, weil sie dem entsprechenden Benutzer drauf kodiert haben. Snake spürt inzwischen seine beschleunigte Alterung durch den Status des als Klon und hat weniger als ein Jahr zu leben. Er ist einfach ein alter Dude mit einem Schnäuzer. Er hat halt nur diesen Kampfanzug an, der ihn halt noch unterstützen kann, dass er sich noch halbwegs so bewegen kann, wie er es konnte. Richtig. Er lebt jetzt mit Hal, also Otacon Emmerich und Olga Gurlowski. Golukovic, Tochter Sunny, als sein ehemaliger. Frag mich bitte nicht, warum ich das immer noch weiß. Ich weiß es halt. Liquid mit einer letzten Mission zu stoppen, akzeptiert Snake dies und zieht in den Krieg in den Nahen Osten, wo Liquid sich wahrscheinlich versteckt hat. Und dann geht's halt los. Man hat erstmal eine ewig lange Zwischensequenz, in der man mit irgendwelchen random Soldaten in einer sehr hübschen damals aussehenden Grafik. Wobei, es sieht heute immer noch. Ich finde, das ist heute immer noch fantastisch. Es sieht heute für die PlayStation 3 und es wurde auch nirgendwo anders mehr veröffentlicht. Ich finde, dass es selbst auf den PS4 teilweise nicht Spiele gab, die so gut aussahen. Das stimmt allerdings. Ich meine, PS5 wollen wir jetzt nicht vergleichen, weil das wäre Romantisierung des Ganzen. Aber es geht. Also, ich sag mal, bis God of War 2018 rauskam, finde ich nicht, dass es irgendein exklusives PlayStation-Spiel aussah, das viel besser aussah. Also massiv besser aussah. Das stimmt. Also es sieht bis heute immer noch fantastisch aus, meines Erachtens. Es ist wirklich cool. Die Levels sind verhältnismäßig klein, finde ich. Es sind mehr Schläuche gewesen diesmal, wo du ein paar Abzweigungen hattest, ja. Ja. Es überlässt dir trotzdem, ob du wieder offensiv durchkämpfst oder ja, defensiv. Aber ich fand schon, dass es sehr viel offensiver trotzdem spielen musstest als die älteren Teile. Das stimmt, der musstest du wirklich. Ja, aber du warst ja auch in dem Kriegsgebiet, da kannst du dich nicht immer von den Kämpfen fernhalten, das passt schon. Ja. Und je nachdem, auf welcher Seite du dich halt mitgekämpft hast, haben die anderen Soldaten dir halt geholfen. Ich habe hier noch eine alte DVD rumliegen von der GameStar damals und der GamePro, wo sie auf der E3 waren und die ganzen Trailer angesammelt haben, die das dann auf DVD gepresst und verkauft haben, das haben die wirklich gemacht. Da ist der Trailer drauf zu Metal Gear Solid 4, der halt auch schon 15 oder 20 Minuten geht. Wo am Anfang du hast diese Anfangsmission sozusagen, dieser Anfang, wo er da in diesem Kriegsgebiet ankommt, diesen kleinen Roboter sieht, der durch die Gegend läuft, sich die Zigarette anzünden will, das sah damals so dermaßen beeindruckend aus. Mein Lieblingstrailer für Metal Gear Solid 4 ist immer noch der kurze, wo er und Ryan sich darum streiten, wer der Main-Character ist. Nee, da erinnere ich mich gar nicht. Nee, das war nur ein ganz kurzer Trailer. Das war, bevor du überhaupt irgendwas von Metal Gear Solid 4 gesehen hast. Und dann hast du halt nur hier Director Hideo Kojima und hier Producer hier bla bla bla und der und der. Und dann steht da Main Protagonist. Ja. Ah, stimmt. Ja, und dann, ja, genau, dieser Sitz, wo sie sich drin geschritten haben. Dann ist da Raiden, stimmt, will sich da draufsetzen und auf einmal hörst du dann so ein Geräusch, dass jemand angelaufen kommt. Und dann ist es halt an hier Sam Fisher angelehnt, dass er dieses Nachtsichtgerät halt hat. Diese drei Punkte, ja. Oh, und dann Gott, geht das Licht an und dann ist es halt Snake. Ich erinnere mich. Oh Gott, das war super. Und setzt sich, haut ihn halt mit CQC um und setzt sich dann da drauf. Das war super, ja. Wo sie sich alle gegenseitig draufsetzen. Oh, das war ein geiler Trailer, das stimmt. Ich kann mich heute noch toter lachen darüber. Es ist ganz fantastisch. Das war so genial. Googelt das, Leute. Also das war so gut. Das war so ein geiler Trailer. Einfach Metal Gear Main Protagonist Trailer oder so, dann wird man schon finden. Ja. Es ist das Problem an den PlayStation 3 Game damals war, es war zu dem Zeitpunkt, wo alle Spiele grau sein mussten und grau, keine Farbe haben dürfen. Und braun. Richtig. Und viel braun. Braun und grau sein müssen. Ja, wie braun. Weil aus irgendeinem Grund war es damals in, dass Spiele grau und brau sein mussten. Ja, es war richtig schlimm, dass sie das war, glaube ich, mit unter Gears of War schuld. Oh, das war ja katastrophale Zeit. Ich glaube, es war genau die Zeit. Und deshalb hat es auch irgendwo in dem Kriegsgebiet, irgendwo im Nahen Osten gespielt, damit du ganz viel Sand und Braun hattest. Ja? Und graue Gebäude. Mein Gott, war das furchtbar. Ja. Es dürfte nichts Buntes drin sein. Das hast du auch an GTA 4 damals gesehen, ja, was da rauskam. Ja, der grauste Teil ist. Ja. Alter, meine Fresse. Alles dunkel, alles grau. Liegt aber daran, dass GTA 4 in New York gespielt hat. Das ist deutlich grauer als die anderen Metropolen. Nee, aber ist auch egal. Auch wieder war, ja. Und aber dennoch, allen voran, dann Spiel. Hast du als Feindinnen diesmal dieses, wie hieß dieses Squad? Ich hab's vergessen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, du hast auf jeden Fall gegen irgendwelche sexy Weiber mit verschiedenen Fähigkeiten hattest. Eine davon natürlich mit Psychomantis-Fähigkeiten. Ja. Der schockiert darüber ist, dass der Controller nicht mehr am Kabel ist. Ja, ja. Das war gut. Das ist so bescheuert. Es war so dumm. Und du hast natürlich noch einen Running Gag, den wir komplett vergessen haben. Johnny. Oh, der Soldat, der Johnny, egal in welchem Metal Gear Teil immer hardcore kacken muss. Ja, und dann ist er in der Tonne drin und muss kacken. So, oh Gott. Und er heiratet Meryl. So unnötig. Fuck's sake. Wie hat sie ihn genannt? Akira, glaube ich. Ja, es ist ein furchtbarer Charakter. Grauenhaft. Dann, mit seiner Föhnfrisur. Ja, übel. Dann hast du noch Raiden gehabt, der urplötzlich auftaucht und vor der Mega-Dude ist. Ja, das ist. Wisst ihr, woher der Name Raiden kommt? Naja, weil dann urplötzlich noch dieser Vampir-Typ wieder auftaucht, wieder den er dann noch umbringen muss. Ja, den er Vamp, den er dann umbringt in der Zwischensequenz und du dabei zuguckst. Ja, am krassesten ist halt einfach, Raiden taucht wieder auf, hat irgendwie so voll das krasse, blitzende Exoskelett. Und dann kommt er genau aus, wisst ihr eigentlich, was der Name Raiden bedeutet? Blitzschlag. Ja. Und schlitzt halt alles auf. Und daraus resultierte dann auch später das Spin-off. Ja, keiner weiß woher kommt der, warum ist er auf einmal wieder da und er ist auch wieder weg. Wie er von diesem kleinen, unnötigen Twink zu den absoluten Super-Badass gemacht hat. Das ist unglaublich. Ja. Voll der Redemption-Arc einfach. Also jeder fand Raiden danach cool. Obwohl sein Exoskelett High-Heels hat. Ja. Ja, das stimmt, ja. Es ist ein absolut. Also, er war sehr lang. Er war unglaublich lang, dieses Game. Ja, wegen den Zwischensequenzen unter anderem. Durch die Zwischensequenzen. Ich glaube, es ging. Jeder andere Teil, den konntest du in 15, 20 Stunden durchspielen. Und der war, glaube ich. Ich glaube, wenn du es ordentlich gespielt hast, also wirklich auf Schleichen und alles, da warst du locker bei 10 Stunden mehr. Und dann hast du diesen elendig langen Endkampf gehabt, wo du dir eins auf die Schnauze haust und erst haut er euch auf die Fresse mit Metal Gears. Weil du gehst jetzt zurück nach... Das nach, war aber der Gänsehaut-Moment aller Gänsehaut-Momente, wo du nochmal nach Shadow Moses Island geschickt oder wirst, Shadow Moses die Stimmen hörst und noch genau weißt, wo du lang gehen musst. Wo du ganz kurz einen Moment den ersten Teil gespielt hast. Einen ganz kurzen Moment. Und dann sitzt du im Metal Gear Rex und kämpfst gegen einen Ray. Es ist so geil. Und ja, die machen auch noch Kaiju-Geräusche dabei, die Viecher, weil die Metal Gears ja aus irgendeinem Grund ja auch immer diese Geräusche machen, als wären sie lebendig. Was bei mir damals witzig war, weil mein Bildschirm, um auf PlayStation 1 umzubilden, mein erster Bildschirm, wo ich damals die PlayStation 3 angeschlossen habe, der hat immer Ewigkeiten gebraucht, um das Signal von dem PlayStation 1-Spiel zu finden. Ja. Das heißt, wo plötzlich war das Signal weg, ist es jetzt kaputt. Es ist so gut. Das hat sich den Moment bei mir so ein bisschen ruiniert. Ja, und dann ist halt am Ende den Kampf auf dem Schiff. Cool. Ja, wo du dann dem ollen Ocelot in die Fresse hauen darfst. Aber auch wirklich so von Teil 1 an, es geht ja, glaube ich, rückwärts. Du hast die normale Lebensleiste optisch, kämpfst gegen ihn. Ja. Und dann geht die Lebensleiste, dann sieht die immer aus wie im Teil vorher. Die Musik verändert sich auch dementsprechend. Es ist ein absolutes Gefick gewesen. Und war das vor oder nachdem du dich durch dieses magnetische Feld gerobbt hast? Das war danach, wo du ungefähr 3 Stunden durch dieses dämliche magnetische Feld gerobbt bist, um diese Waffe aufzuhalten. Ja, wenn du glaubst, dass die Folter deine Finger kaputt gemacht hat in Teil 1, dann drück dich mal dadurch, Gott. Alter. Mein Gott. Aber war trotzdem melodramatisch. Ich war am Ende fix und fertig wie Snake und war auch emotional echt investiert. Also es ist ein absolutes Event, diesen Film zu gucken. Ja, richtig, ist es auch. Es ist eigentlich wirklich, streng genommen ist es mehr oder weniger eine etwas interaktivere Visual Novel. Ja, absolut. Ja, es ist eine eindeutige. Aber auf die beste Art, die du haben kannst. Aber weil das Gameplay ist trotzdem bis zu dem Zeitpunkt das Beste der Reihe. Es spielt sich unglaublich flüssig. Du kannst auch mit Snake auf dem Rücken noch kämpfen. Er hat sich sehr frei bewegt. Du konntest wirklich auch selber regulieren. Im Liegen konntest du dich noch mal flach auf den Boden legen. Dann hat dein Anzug sich noch mal den Territorium angeglichen. Also du musstest dich nicht mehr umziehen. Das haben die Nanomaschinen in deinen Anzug gemacht. Ja, oder du hattest auch diese schönen alten Dinge, wenn du dauernd in der Hocke gelaufen bist, hat er sich irgendwann so einen Rücken gefasst. Ah. Ja, er hat dann immer so auf den Rücken. Weil er halt alt ist. Weil er halt alt ist. Ja, weil sein Körper halt stark gealtert ist, ja. Und dann muss er irgendwo auf eine Infiltrationsmission irgendwo in Prag oder sonst wo. Und dann hat er auch irgendwie so eine Maske, mit der er auf einmal wieder jung aussieht, die ich ihm dann nie wieder ausgezogen habe. Es war so ein unglaublich krasses. Es war ein fantastisches. Das Ding war ein emotionaler Rollercoaster. Das war unglaublich, das Ding. Also, dann diese storytechnisch Cameos, war es wahrscheinlich das Beste, was unter Berücksichtigung dessen, dass das eine Zusammenführung von allen Spielen gewesen ist. Storytechnisch das Stärkste, absolut, was Hideo je auf den Bildschirm gezaubert hat. Und wirklich, eigentlich alle Knotenpunkte wieder zusammenführt. Und das auf glaubhaftere Weise, als es Nomura mit Kingdom Hearts je könnte. Ja, das kennt er eh nicht. Der weiß nicht mal selber, was er da angestellt hat. Es ist so gut gewesen, was die da alles zusammengehauen haben. Taucht Eva wieder auf. Dann eine Version, dann angeblich der tote Körper von Boss, der ist dann. Ja, da kommt dann auf einmal raus, dass Eva diejenige war, die Snake ausgetragen hat. Ja, und dann so, what the fuck, was ist hier los? So, Gott. Die haben halt einfach seine Zellen zum Klonen in Evas Körper getan, damit sie halt schwanger mit ihm ist. Also sie ist halt seine biologische Mutter tatsächlich. Es war jetzt alles so weird. Alles und dann so sitzt sie wieder auf dem Motorrad und ihr müsst zusammen nochmal und es ist... Oh, es ist, also das Ding, es ist ein großartiges Ding, absolut, wirklich. Also das musstet ihr echt mal angetan haben, das Ding. Aber auch erst wenn du die Teile vorher gespielt hast, zumindest die 3 Hauptteile. Ja. Das ist dann nämlich das, was das Kind im Harz voraus hat. Du musst nur die Hauptteile gespielt haben und nicht die Spin-Offs. Richtig. Wie gesagt, auch wenn die Zwischensequenzen 45 Minuten dauern, schaut's euch an, Freunde. Spielt halt nur die letzte Mission. Schaut, wann die letzte Mission stattfindet und spielt sie, wenn ihr den ganzen Nachmittag Zeit habt. Nicht so wie ich, der beim ersten Durchspielen irgendwie um 1 Uhr nachts die letzte Mission getriggert hat und um 4 Uhr morgens immer noch da sitzt beim Abspannen. Dieses Problem ist mir bekannt. Das war holy goddamn shit, das war richtig, richtig, richtig krass. Ich finde, also ganz auf Patriots ist ein sehr, sehr gutes Game. Nicht mein Favorite, aber sehr. Meiner auch nicht, aber es ist storytechnisch so stark. Ja, es ist absolut perfekt inszeniert. Ja. Kommen wir zu meinem zweiten Favorite Metal Gear Teil, und zwar Metal Gear Solid Peace Walker. Habe ich halt leider auch nicht gespielt, weil, wie gesagt, ich hatte keine PSP. Ich bin ein tierisch riesengroßer Fan von Peace Walker. Ich habe das damals mir für die PlayStation, für die PSP damals gekauft, als es rauskam. Hab's elendig weit gespielt, aber die Steuerung cool. Das sah für ein PSP-Game sah das so, so geil aus. Ich weiß nicht, wie Kojima das immer macht, irgendwie die Hardware so krass ans Limit zu bringen, jedes Mal. Absolut, also es lief flüssig, es sah geil aus. Gut, du hast halt gesehen, du hast halt so sehr kleine Mini-Areale gehabt, was halt perfekt fürs Spiel für zwischendurch war. Es war so ein gutes Game. Dieses Spiel spielt auf Costa Rica im Jahre 1974. Der Spieler steuert Big Boss, der mit seiner Söldnereinheit MSF gegen die CIA vorgeht, die auf der Insel neue Waffensysteme testet. Darunter befindet sich auch ein Waffenläufer namens Peace Walker, der ähnlich wie Metal Gear mit Atomwaffen ausgerüstet ist. Sein Ziel ist es, dieses Ding kaputt zu machen. Und dabei nebenher eine Hauptzentrale namens die Mother Base, eine verlassene Forschungsstation auf der Karibik, aufzubauen. Wenn ich so eine geheime Basis aufbauen würde, würde ich das auch in der Karibik machen. weil du bist außerhalb von irgendwelchen Grenzen. Das heißt, du bist dein eigenes Land, kannst du sagen. Und das war dieser, daher ist auch dieser Miller, der da auch drin vorkam, ist da auch bekannt, der hat diesen Traum aufbaut, so von einer Armee, die frei ist von allem und so weiter. Das ist sehr patriotisch, auf jeden Fall. Es ist ein absolut geiles Game gewesen. Ich habe es vor ein, zwei Jahren auch noch mal durchgespielt. Die Xbox HD-Variante gab es. Glaub vor zwei Jahren war es, glaube ich. Ja, da hat es mir das Video mit dem geheimen Boss geschickt gehabt. Ja, da gab es so eine PSP HD-Variante für und dann für die Xbox. Und da habe ich es mir, ich glaube, für 7 oder 8 Euro. Ist auch cool, man kann Peace Walker nochmal spielen. Peace Walker nochmal durchgezogen, sogar für das richtige Ende musstest du ein bisschen grinden. Sehr, sehr geiles Spiel, unglaublich gut, hat jede Menge Spaß gemacht. Da sind diese komischen Ballons auch drin, wo du Leute für deine Basis rekrutieren kannst. Da kannst du sie in verschiedene Sachen einteilen, wie Medizin und so weiter. Da kannst du dann Waffen erforschen, hast Bosskämpfe gegen Panzer und so weiter, dies und das. Sehr, sehr gut, sehr, sehr geil. Kann ich jedem empfehlen, der Metal Gear mochte und auch wieder bescheuerte Story steht. Die Story wird nicht erzählt in krassen Zwischensequenzen, sondern mehr so in gezeichneten Zwischensequenzen. Dennoch sehr gut im Stil überlassen. Das Ding hat eigentlich eine neue Trilogie gestartet. Ja. Weil jetzt spielst du ja Big Boss und erlebst halt, wie er zum wie das alles aufsteigt. Und kann ich, wie gesagt, absolut empfehlen. Es ist ein großartiges Game. Sollte man auf jeden Fall gespielt haben, wenn man Metal Gear mochte. Zum Thema, also der geheime Boss ist war übrigens Kreaturen aus Monster Hunter, wo du in einer besonderen Zusatzmission auf eine Insel kommst und dort kämpfst auf einmal gegen den Rathalos. Ja. Gegen den Rathalos kämpfen musst, ja. Es war auch aus dem Nichts. Aus dem Nichts war auch ein Multiplayer-Game, wo du auch, also es hatte auch Koop-Elemente, wo du mit bis zu 4 Spielern konntest du Missionen abschließen in dem Game. Das war sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Für ein PSP-Game, der Wahnsinn. Dann gab es die Trilogie, die das Ding gestartet hat, wurde dann mit Teil 2 in Teil 1 zu 1.5 fortgesetzt mit Ground Zeroes bzw. The Phantom Pain. Das waren auch die zwei letzten Metal Gear Teile, die bis dahin erschienen sind. Hideo Kojima hat die Entwicklung des Nachfolgerteils auf Basis der neuen Fox Engine offiziell bestätigt. Alter, sah die geil aus, die Games. Holy shit. Als Ground Zeroes dann angekündigt wurde, da hast du erst geglaubt, das Spiel kann gar nicht so aussehen. Das ist unmöglich. Ja, Alter, das sah so gut aus. Das war noch auf der PS3 immer noch, glaube ich. Da wurde es angekündigt. Auf der PlayStation 4 wurde es dann erst richtig übernommen. Ja. Aber Ground Zeroes war so eine Mogelpackung eigentlich. Ja. Auf der Games Developer Conference, auf der GDC 2013, kündigte Hideo Kojima am 13. März 2013 Metal Gear Solid 5 offiziell an. Aber auch wieder Rahmen, mit diesem geilen Marketing-Stunt, dass es erstmal ein ganz anderes Spiel war. Ja, natürlich. Auch mit einer Fake-Entwickler-Firma. Ja. In diesem Rahmen gab er bekannt, dass der fünfte Teil der Spielereihe in Form von zwei einzelnen erschienenen, aber thematisch zusammengehörigen Teilen veröffentlicht werden soll. Das im Jahre 1975 spielende Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes soll dabei als Prolog für das im Jahre 1984 spielende Hauptspiel Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain dienen. Im Rahmen der Vorstellung auf der GDC sowie der dort gezeigten Trailer bestätigte Kojima auch, dass Naked Snake alias Big Boss eine der Hauptfiguren von Metal Gear Solid 5 sein wird. Offizieller Veröffentlichungstermin für Ground Zeroes war dann 2014. The Phantom Pain erschien am 1. September 2015. Beide Teile erschienen für die PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One und PC. Stimmt, das war echt noch PS3 damals. Auf der PS3 ist es schon gedacht, alle, wie geil das aussieht. Ja. Das aus. Ground Zero ist im Prinzip die Demo. Ja, aber wirklich. Es sind Demos, es sind 30 Euro teure Demo. Ja, du hast, ich glaube, sogar 40 Euro anfangs. Und dann hast du die eigentliche Aufgabe, also deine Mission in dem Spiel, hast du selbst wenn du ungeübt bist, hast du in einer Viertelstunde erledigt. Und das war's. Ich meine, du kannst da noch viel Content rausquetschen, also es gibt sehr, sehr viel Side-Content da drin. Ich habe alle gemacht. Ja, aber es sind trotzdem nur 3, 4, 5 Stunden, mehr ist das ja nicht. Es ist nicht lang, es sind vielleicht allerhöchstens, wenn du dich komplett umschaust, alles mögliche machst, weil das vielleicht 5, 6 Stunden oder so, das war's. Wie gesagt, und dafür sind 40 Euro schon ein bisschen happig, wenn man bedenkt, dass die Mainquests davon nur 10 Minuten sind. Absolute Frechheit. Wobei es auch wieder fantastisch inszeniert wurde, vor allem diese Kameraschwenks von Gameplay. Ohne Wenn und Aber, es ist unglaublich, wie gut das aussah, sagt ja keiner. Aber dass der Main-Teil davon nur 10 Minuten sind. Weil an sich 40 Euro für 6 Stunden Content ist ja an sich nicht schlecht. Nee. Aber dass der Main-Content davon eigentlich nur... Es sind ja wirklich nur 10, 15 Minuten. Sagen wir mal 20, wenn du wirklich vorsichtig spielst. Aber es war ja so, das Spiel war gerade draußen und da kam schon die ersten Speedruns von irgendwie 3 Minuten. Ja, schon. Das konntest du, glaube ich, sogar auf 1 Minute noch optimieren oder so. Naja, es war schon eine Mogelpackung, eine absolute Mogelpackung. Und dann kam 5. Wir haben uns die Demo verkauft. Die Demo von dem Sinne fand ich ganz geil, von der Storytechnik war es halt so, vom Peacemaker, es ist eine Fortsetzung von Peacemaker. Peace Walker. Fortsetzung von Peace Walker. Pass. Kaz, eine der Figuren. Nee, das Mädchen hieß doch so, oder? Pass oder so? Kaz, ja, Kaz. Ich dachte, Kazuhira Miller hieß Kaz. Die hieß Paz war es. Sag ich doch. Die musst du retten und weil die ist unter anderem, es ist kompliziert. Sie ist eigentlich ein Doppelagent gewesen im Peace Walker, dann irgendwie doch übergelaufen, dann irgendwie doch zurückgekommen und so weiter. Ein typisches Metal Gear Gehabe halt. Die musst du dort retten. Da rettest du auch unter anderem den kleinen Chico, der dort auch als Kindersoldat halt gefoltert wird und so weiter. Es ist auf dem Rückflug sehr kommt heftig. Dann raus, dass Paz dann eine Bombe im Körper eine hat. Zwei Bomben in sich hat. Stimmt, eine kriegen sie raus und dann stellen sie fest, dass da noch eine ist. Ja, so war das. Ja. Die erste ist in ihrem Magen drin und die zweite in ihrem Unterleib. Das ist halt so, alter Schwede. Und dann stürzt sie sich halt aus diesem Flugzeug raus. Dieses Flugzeug explodiert. Und dann kommen sie an der Motherbase an, um festzustellen, dass sie auch schon im Brand ist. Dass sie auch im Brand ist und dass sie komplett zerstört wird. Ja. Und somit passiert halt das, was passieren muss. Alles Mögliche explodiert, es geht alles Mögliche schief. Der Hubschrauber, mit dem du abhaust, stürzt ab und du wachst in einem Krankenhaus wieder auf, mehrere Jahre später. Richtig. Und so spielt dann halt The Phantom Pain. Phantom Pain ist storytechnisch das schlechteste Metal Gear, absolut. Ohne Wenn und Aber, Gott, ist das schrecklich. Weil der Anfang ist geil von dem Game, in diesem Krankenhaus, es ist unglaublich geil inszeniert, es sieht so gut aus, es ist so dermaßen spannend, weil urplötzlich taucht anscheinend eine Dämonenversion von Voldran wieder auf, ein brennender Wal, der durch die Gegend fliegt. Der Anfang war von der Inszenierung her wieder so Metal Gear, dass du fast schon Kopfschmerzen davon bekommen hast. Absolut weirder Shit, aber richtig geiles Ding. Aber dann kommst du halt dann auf der Mother Base an, auf der neuen, und die Cars, während du in Unmacht warst, wieder aufgebaut hat. Richtig, auf der neuen und die du dann auch wieder aufbauen musst, indem du durch die Gegend rennst und Leute einsammelst und sie dafür rekrutierst. Und dann hast du dieses wirklich unaussprechbar geile Gameplay. Das ist, glaube ich, das beste Schleich-Gameplay, was je irgendwo mal implementiert wurde. Ja. Der Typ rennt mit 80 Kilometer pro Stunde durch die Gegend. Es ist der Hammer. Du bist wendig wie Sau, du bist unglaublich cool wie Sau und du kannst. Du kannst die Tageszeit bestimmen, wann du deine Operationen machst. Du kannst selbst entscheiden, wo du landest dafür, wo du deine Operation starten möchtest. Richtig. Du kannst komplett dein Arsenal entscheiden. Du hast Begleiter, wie einen voll coolen Hund. Der Hund war cool. D-Dog. Der Beste. D-Dog, ne? Ja, doch. D-Dog, ja. Den du als kleinen Welpen Diamond findest. Diamond Dog, genau. Den findest du als kleinen Welpen und dann wird er von Ocelot dann halt großgezogen. Der natürlich genauso wie Snake halt auch ein Auge weniger hat. Aber der kann halt durch sein Schnüffeln, kann er halt erkennen, wo die Feinde sind. Und dadurch kannst du dich ein bisschen besser bewegen, weil du weißt, wo die Feinde sind. Tausend Feinde. Nein. Ja, genau. Es ist so geil. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich habe alles gemacht darin. Ich habe jede Mission gemacht, jede Mission zu 100% abgeschlossen. Und natürlich die realistischste Begleiterin geliebt. Aller Zeiten. Ach Gott. Ich liebe sie. Ich überlege auch gerade die ganze Zeit. Ach Gott. Ist mir ihr Name gerade nicht einfällt. Weißt du, alles, ich weiß, dass wie Olga Golukovic heißt, aber ihren Namen habe ich gerade nicht im Kopf. Das gibt's doch nicht. Ja, es ist völlig irre gewesen. Die war ja erst ein Gegner, die du besiegen konntest, die du besiegen musstest, weil sie ein Bossgegner war. Das Schöne ist, sie war ganz einfach zu besiegen, den du Sachen bestellt hast, die dir auf den Kopf gefallen sind, die du bestellen konntest. Ja, du hast dieses Duell, das Sniper-Duell gegen sie und du kannst einfach die Kisten auf sie drauf. Quiet! Quiet war es. Ich hab's jetzt einfach hier live gegoogelt. Ja. Das konnte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Die du dann mit so Kisten auf sie draufgeschmissen hast und hat die Sache erledigt, das war großartig. Es ist so gut. Oh, das ist schön. Einfach so gut. Ja, das war schön. Und dann hast du sie einsacken können, dann hast du sie im Käfig gehabt und dann hast du festgestellt, diese Frau atmet durch ihre Haut. Deshalb muss sie nackt sein, und quasi. Deshalb muss sie mit einem Bikini durch die Gegend, also mit einem Kriegsgebiet durch die Gegend rennen. Im Kriegsgebiet. Und wenn man sie in einen Käfig sperrt ohne Licht, dann stirbt sie, weil sie atmet durch ihre Haut. What the fuck, Kojima? Was zum Geier? Ah, es war so bescheuert. Du hast dafür ist die beste Scharfschütze gesehen und sie war halt eben in diesem Auto und also, was soll das, was soll das? Beruhigt euch, es gibt eine ganz logische Erklärung, warum sie so rumläuft. Ja, sie aber durch ihre Haut. So schlecht. Völlig wahnsinnig. Leider ist es auch der schlechteste Teil der Reihe, was storytechnisch angeht, weil Kojima während der Produktion, den großen Streit hatte mit Konami und die Firma verlassen hat, bevor das Spiel vorbei war. Bevor das Spiel fertig entwickelt wurde. Dadurch hat er daraus wirklich seinen Namen so oft da reinschreiben lassen. Ja. Du startest eine deiner Missionen. Da steht ja direkt Mission geschrieben von Hideo Kojima. Directed bei Hideo Kojima. Figuren Hideo geschrieben Kojima. Von Hideo Kojima. Und dann ist die Mission vorbei. Das war eine Mission geschrieben von Hideo Kojima. Und das bei jeder Mission auch geteilt. Wirklich bei jeder Mission. Ich fand das so lächerlich. Es ist so. Ich weiß, du warst angepisst, aber meine Güte. Es war auch sehr lächerlich. Also es war schon ziemlich irre. Es war sehr, sehr lächerlich. Du kannst ihn sogar als Recruitment Resource finden. Why did you take so long? Ja. Es war, wo du Cars befreist, war geil. Und es ist auch der einzige Teil der großen Metal Gear Reihe, wo Snake nicht von David Hayter gesprochen wird. Nein, sondern die 5 Sätze, die er im ganzen Game spricht, werden gesprochen von Kiefer Sutherland. Da war es wirklich notwendig, ihn für zu holen, ja. Du hast richtig gemerkt, dass er absichtlich nicht so viel spricht, weil jede Line von Kiefer Sutherland wahrscheinlich extra Geld gekostet hätte. Vermutlich, ja. Aber wie der gute Kojima nun mal ist, er ist ein riesengroßer Filmfan. Riesengroßer Fan gewesen von 24 und er wollte immer, er hat ja auch in einem Interview immer gesagt, er wollte David Hayter schon vor Jahren austauschen. Weil er seine Stimme einfach nicht mochte. Weißt du, man muss ja kein Fan sein, aber David Hayter ist nun mal ein Teil von Snakes Identität geworden mit der Zeit. Mit der Zeit, ja, richtig. Nach dem ersten Teil hätten sie ja noch austauschen können, aber spätestens nach dem vierten Teil. Warum? Er ist Snake. Er ist Snake, egal, richtig. Ob du ihn jetzt magst oder nicht. Wobei, das Bescheuerte ist ja, wir spoilern sowieso, ist ja egal. Ja, ja. Das Bescheuerte ist ja, da hat es tatsächlich Sinn ergeben, dass es eine andere Stimme ist. Ja, weil du ja eigentlich nicht Big Boss spielst. Nein, du spielst nämlich den Sanitäter, der mit dir abgeschmiert ist. Der dann aus irgendeinem Grund diese Supersoldatenfähigkeiten hat, ja, ja. Dem das Gesicht angenäht wurde von Big Boss und der dann halt der Big Boss ist und All seine Fähigkeiten hat, weil es reicht nur das Gesicht aus, um Big Boss zu sein. Jeder kann Big Boss sein. Du kannst Spider-Man sein, wenn du willst. Big Boss meinen, wenn du willst, meine ich. Natürlich. Sind wir jetzt Stan Lee, ja? Jeder könnte es theoretisch sein. Jeder könnte ein Kriegsverbrecher sein, du auch. Es ist eine bescheuerte Idee gewesen, es ist beschissen erklärt, ganz einfach. Es hatte unglaublich viel Unsinn in diesem Game tatsächlich drin, wenn du... Was ich am schlimmsten fand, war dieses, eigentlich muss ich nicht infiltrieren, aber ich kann da vorne coole Musik für meinen Hubschrauber finden, also ja, muss ich es doch infiltrieren. Oder ich kann das Easter Egg freischalten mit PT, mit Playable Teaser, wenn ich so eine Kassette finde. Es gab unglaubliche die Easter Eggs, es gab unglaubliche Bullshit, den du in diesem Spiel machen konntest. Wie ich durch Basen geschlichen bin und den Panzer den Leuten unterm Arsch weggeklaut habe, das war der Hammer. Du hast diese ganzen Begleiter gehabt, du hast ja entweder Quiet gehabt, du musstest die Gegner nur markieren, sie hat sie weggeballert. Ja. Oder du hast halt, ich mochte D-Dog lieber, weil ich dann die Arbeit selber machen konnte. Ja, Richtig, oh, das Pferd war geil. Das kann auf was Kommando ich gern kacken. Gemacht habe. Ja, was ich gern gemacht habe, ist, also was ich hauptsächlich gemacht habe, ist, ich habe, du wurdest ja auch bewertet, wie du verschiedene Missionen abgeschlossen hast. Mhm. Ich habe alles darauf gesetzt, alle Waffen freizuschalten, die nicht töten. Und es gibt nichts Witzigeres, wenn du in die Leute reinrennst und dann springt das Spiel in so eine Zeitlupe und macht so. Und während du ihn in Zeitlupe mit deiner Paintball ins Gesicht ballerst und sie zu Boden gehen, es gibt nichts Witzigeres. Oder du auf sie zurennst und ihn mit voller Wucht in die Fresse haust mit deinem Arm. Bei dir ist, du hast einen Arm verloren. Und hast so einen Roboterarm, den du dann sogar so weit bringen kannst, dass du ihn halt abfeuern kannst. Dass du ihn abfeuern kannst. Es gab nichts Witziges, als du hinrennst und den Leuten so dermaßen eine verpasst. Herrlich. Oder du hast aufblasbare Big Boss-Dinger gehabt, die du hinstellen konntest, die gesagt haben, Capture Waiting, und die Gegner nicht gewusst haben, ob du jetzt derjenige bist, der dich dahingestellt hast. Du konntest dann den Hubschrauber als Verstärkung rufen, dass sie dann von oben runter, und du konntest ja entscheiden, mit welcher Musik sie reingeflogen kommen. Wer da nicht den Ritt der Walküren genommen hat, den kann ich auch nicht helfen, ja. Völlig irre, völlig wahnsinnig. Dieses Spiel war so dumm. Es hatte so geile Ideen. Aber das Problem war halt, die Story war so scheiße. Das war so schade. Ja, wenn die Story nicht so ein dampfender Haufen Kacke gewesen wäre. Weil dann kommst du in irgendein Dorf und da ist auf einmal so ein Kindersoldat und das ist einfach Liquid, weißt du? Plötzlich. Was soll das? Hä? Wofür? Hä? Und der komische Typ, wie hieß er? Skullface? Mhm. Ist plötzlich da und hat einen Hut auf und er ist Skullface. Und weil er einen Hut auf hat, ist er Skullface. Es ist einfach nichts gut daran. Also was ist noch der Emmerich? Der Emmerich, der vorher dein Best Dog Buddy war, wird jetzt erstmal gefoltert, weil er angeblich der Verräter war. Aber diese geilen Roboterbeine, mit denen er sich auch hinsetzen kann, voll geil. Ja. Es war ein weirdes, es sollte weird sein, ja, auf jeden Fall. Aber es da konntest du wirklich Game alles mit den Fulltonnen. Da kannst du auch so Schafe damit in die Basis schießen. Meh! Ja. Meh! Das war so gut. Am besten war es, wo du die Leute K.O. gehauen hast und dann hast du Bach gemacht, während du das Ding benutzt hast. Also, oder wenn sie sich gefreut haben. Oder du musstest das ja auch mit dem Hundewelpen machen. Ja. Hast den Hundewelpen an den Fulton dran gemacht. Am besten war, wenn du die Gefangenen geholt hast. Yippie! Das war so geil. Da hatte ich am meisten. Mein Gott, ich habe so viele Leute hergeholt. Bis ich irgendwann gegen Ende des Games angefangen habe, Leute abzuknallen, weil ich hatte keinen Platz mehr. Nee, ich fand das viel schlimmer, dass du ja im letzten Drittel kommt dann irgendwann so eine Krankheit auf die Mother Base. Oh, diese Zombie-Krankheit, ja. Ja, und es war so schlecht. Es sind deine besten Leute einfach so. Du hast ewig gebraucht, deine A- und S-Leute zusammenzusuchen. Und dann sterben die einfach. Ja, dann musstest du in diese Dings rein und die Leute abknallen. Ja, das war so strange. Es war ein weirdes Ding. Es war sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr es weird. Hatte das Potenzial, das mit Abstand beste Metal Gear zu werden. Und es wurde storytechnisch das mit Abstand schlechteste. Gameplay-technisch gibt es eigentlich kein besseres Schleichspiel auf dieser Erde. Aber gameplay-technisch war es das beste Schleichspiel aller Zeiten. Das ist es bis heute. Also, sehr, sehr schade eigentlich. Das ist halt die Hauptreihe gewesen von den ganzen Games, die bis jetzt erschienen sind. Es gibt nichts mehr. Also, es gibt offiziell nichts mehr. Es wird auch nichts mehr in dem Sinne geben, auch wenn Hideo Kojima jetzt ein Tactical Espionage-Game angekündigt hat. Ja, aber das wird ewig. Das wird kein Metal Gear, vergiss es. Nein, es wird Metal Gear, nur eben ohne Metal Gear. Gettel mir. Ja, genau. mit Schmollet Schmake. Schmollet Schmake. Nee, mit John Snake. Ja, genau. Johnny Snake. Das ist Johnny Snake. Und der hat blonde Haare. Mit einem Grünstich in der Mitte. Sehr geil. Und er wird gesprochen von Chris Pratt. Oh, fuck me, no. Oh. Dann macht er dein Video. Ich bin Solid. Oh nein, das ist nicht die Solid Snake Shimmer. Die müsste hören, wenn das rauskommt. Leck mich am Arsch. Sorry, der Gag muss jetzt sein. Verzeih mir bitte. Everything you grow up is Chris Pratt. What? Ja, alles, was du als Kind gemacht hast, ist jetzt Chris Pratt. Fürchterlich. Egal, dann gab es noch Ableger. Nicht weiter drüber. Da gab es noch Ableger wie Snake Revenge, was ich überhaupt nicht kenne. Das ist für die NES-Konsole. Mhm. Dann gab es noch Ghost Babel, das ist für den Game Boy Color gewesen, ein Teil. Ist aus Marketinggründen in Metal Gear Solid umbenannt worden, wobei es inhaltlich keine Parallelen zwischen den gleichen plastischen Fassungen und der Game Boy Color Fassung gab. Weird. Spielt 3 Jahre vor den Ereignissen von Metal Gear Solid. Der Game Boy Color Teil soll gar nicht mal so schlecht sein. Zumindest storytechnisch. Gameplay-technisch ist er glaube ich, nicht gut, aber die Story soll wieder typisch verworren sein. Acid habe ich gespielt, habe ich beide Teile hier für die PlayStation, für die PSP erschienen, für die PSP. Das sind Kartenspiele, ne? Ja, Kartenspiele und rundenbasierte Kartengames. Also so Deckbuilder-mäßig oder? Genau. Die Spiele sind rundenbasiert, Aktionen werden in Spielekarten ausgeführt, ähnlich wie einem Tabletop-Spiel. Das ist das erste Metal Gear, in dem man 2 Charaktere zur gleichen Zeit spielen muss. Das ist irgendwie so eine komische Tussi dabei. Snake und Schmake. Ja, genau. Entschuldige. Furchtbar. Im Jahr 2019 erführen Unbekannte ein Passagierflugzeug. Einer der Passagiere 317 ist Senator Hach, ein US-amerikanischer Präsidentschaftskandidat und wahrscheinlich nächster Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten. Die Unbekannten nehmen ihn sowie andere Passagiere als Geiseln und fordern von der US-Regierung das Virus Pythagoras. Erneut zieht Solid Snake nach Amerika geschickt, um die Geiseln, Assistenten der Geiseln zu befreien. Es ist halt Standardstory. Das war mehr so auf realistisch gemacht. Der zweite Teil war im Comic-Stil. Ich mochte den zweiten mehr. Der wurde sogar mit einer 3D-Brille geliefert, weil es so komisch aussah. Konntest du 3D gucken. Das war sehr weird. Da gab es Metal Gear Online, wie gesagt, den Online-Teil haben wir beide nicht gespielt. Nö. Ich habe den für PlayStation 5 habe ich mal ausprobiert, aber das war halt auch so. Es war ja einfach so ein schlechter Horde-Modus einfach. Ja. Dann gab es, wie gesagt, die HD-Collection. Ja, also jetzt gibt es eine neue HD-Collection. Die Master-Collection, in Anführungsstrichen Master, weil es ist eigentlich nur lieblos emuliert, wenn man mal ehrlich ist. Ja, es ist nicht mal gut emuliert. Es ist so. Das Master Collection zu nennen, ist eigentlich schon frech. Es wurde auch schon sehr oft es wurde auch schon oft gepatcht, habe ich gelesen. Nee, überrascht mich jetzt wenig. Dann gab es noch Metal Gear Rising Revengeance, das bescheuerte Game mit Raiden. Eines der besten Hack'n'Slays, das je gegeben hat, was das präzise das Schwertkampfmäßige angeht. Ja, ich habe das nie zu Ende gespielt. Ich stand nur am Anfang am Strand rum und hab Bäume zerfetzt in Zeitlupe. Das war ziemlich witzig. Das Spiel ist wahnsinnig. Das Spiel ist purer Wahnsinn. Es geht darum, dass aber der US-Präsident... Aber es weiß auch, dass es Bullshit ist. Ja, ja. Du tarnst dich als Mexikaner, indem du dir einen Hut aufsetzt und mit deinem Roboterhund und deinem Pancho durch die Gegend rennst. Es ist völliger Wahnsinn. Es ist absolut irre. Das Einzige an dem Spiel, was richtig geil ist... Also die Story ist Bullshit. Purer Bullshit. Der US-Präsident dreht völlig durch und hat Nanomaschinen, gegen die musst du dann kämpfen. Es hat Memes erzeugt ohne Ende. Dieses Game, es ist völlig irre, aber man kann es... Von die Rules of Nature Memes, haben. Ja, ja. Ja, man sollte es mal gespielt haben. Es ist, oder sich mal angucken. Es ist zumindest mal angucken, geglaubt. Ja. Das ist so durchspielen, das Spiel ist echt nicht leicht. Nee, absolut nicht. Ich habe den letzten Boss nie geknackt. Dann gab es noch ein Metal Gear Game, an was ich mich beim besten bin, ich mir erinnere. Hm. Es war so ein... Es war sehr... Oh Gott, wie hieß das? Metal Gear... ich habe das hier. Zum Thema Trash Game Hunter. es hieß Survival. Ach du Scheiße. Metal Gear Survive, so hieß das. Ja, wo sie versucht haben, die Metal Gear Lizenz zu nehmen und was Eigenes damit zu machen und den größten Bullshit produziert haben. Du meinst wohl das wohl dümmste Spiel, was ich je gespielt habe. Mein Gott, hat das Spaß gemacht. Alter Schwede. Es war. Und du willst kein Trash Game Hunter sein. Ja, ja. Psst, das sind Lügen. Ja, ja. Dieses Spiel ist absoluter Schwachsinn. Das ist ein Survival-Action-Adventure mit Tower-Defense-Elementen und minimaler Stealth-Mechanik. Es geht darum, dass dieses Spiel spielt, während Teil 5 abläuft. Also am Anfang von Teil 5 von Phantom Pain explodiert diese Basis. Die Mother Base, ja. Richtig. Und du bist ein random Soldat und du wirst in ein Paralleluniversum besaugt. Warum auch immer. Warum auch immer. In denen irgendwelche Zombies mit Kristallen im Schädel auftauchen, die natürlich. Du dann bekämpfen musst. Und du hast dann dein eigenes Camp und musst dann das Camp beschützen. So kristallisierte Zombie-Figuren namens Wanderers, die so doof sind. Das heißt, du musst bestimmte Sachen beschützen. Wenn du einen Zaun hinstellst, kommen die schon nicht dran vorbei. Ich weiß. Nein, nein, nein. Wenn du einen Zaun irgendwo hinstellst, gehen die nicht auf das Ziel zu, was du beschützen musst, sondern auf den Zaun. Dieses Spiel ist Katastrophe. Es ist halt einfach nur Bullet. Niemand sollte dieses Spiel spielen. Absolut niemand. Die Story ist schwachsinnig. Die Story ist dumm. Es ist völlig irre. Aber ich spiel's gut. Wenn du schlechte Spiele magst, es ist so gut. Es ist so unglaublich. Du sitzt echt davor, spielst dieses Spiel und denkst nur, was zur Hölle ist hier passiert? Was spiele ich hier warum eigentlich? Was spiele ich hier eigentlich? Was ist das für eine absolute Scheiße? Und warum kann ich nicht aufhören? Es ist, kauft's auf gar keinen Fall. Selbst nicht mal für einen Zehner. Ich hab's damals gekauft, wo es rauskam. Nicht zum Vollpreis, auf gar keinen Fall. Das Spiel wurde sehr, sehr, sehr, sehr schnell zum Preis von 20 Euro verschleudert, was ich mir damals gekauft habe. Ich fand es großartig. Ich habe es geliebt. Ich habe gelacht ohne Ende. Ich fand das herrlich. Ich hatte meinen Spaß. Aber nur, wenn man Trashy Games mag. Das nächste, was jetzt noch rauskommt für Metal Gear, ist Metal Gear Delta. Metal Gear Solid Delta, ein Remake von Snake Eater. Sieht nice aus. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber ob es die Seele vom dritten Teil haben wird, wir werden es sehen. Es ist eine 1:1 Umsetzung. Es ist einfach nur hübscher gemacht. Mehr ist es nicht. Ich warte halt einfach nur ab. Ja. Ich kann es halt jetzt schlecht bewerten. Es ist ja noch nicht draußen. Also möchte ich dem Spiel weder Gutes noch Schlechtes tun. Es ist vom Entwickler Virtuos. Es ist in Shanghai gegründeter Entwickler. Das Einzige, was die gemacht haben bis jetzt, ist XCOM Enemy Unknown. Haben sie dran rumgebastelt. An Assassin's Creed, an Dark Souls Remastered, an Bioshock Remastered, an Call of Duty 4, an Battlefield 5 haben sie ein bisschen dann rumgebastelt. Also die haben sozusagen mitgearbeitet, mitentwickelt. Amazing. Gemacht wird es von Konami. Konami hat schon eigentlich, dass Konami immer noch was macht, ist ein Wunder, ehrlich gesagt. Das ist, weil das einfach eine Kackfirma ist. Ja. Von Konami. Ja. Wir werden sehen, was bei rumkommt. Abwarten, was passiert, bis es irgendwann mal erscheint. Soll ja dieses Jahr noch kommen, angeblich. Schauen wir mal. Wir werden schauen, was passiert. Ansonsten würde ich sagen, wir haben alles gesagt, was wir zu Metal Gear sagen können. Außer natürlich Crab Battle. Außer natürlich Metal Gear. Ja. Cardboard Box. A Podcast. What the fuck? Ja, es war keine Ahnung. Eine Herzattacke. Mary's heiß. Lali Lulay Lo. Oh Gott. Wir sollten laufendes aufhören. Laufendes Fragezeichen. Katastrophe. Wir hören uns jetzt nicht mit Zitaten auf. Nein, das ist furchtbar. Nein. Wie gesagt, es sind großartige Spiele. Ich würde wirklich jedem empfehlen, schaut euch die Games wenigstens mal irgendwo an. Schaut euch von mir aus eine Retro-Perspektive an oder sonst was, wenn ihr keinen Bock drauf habt, auf dieses ganze bescheuerte Gedingse. Ansonsten kauft die Spiele, spielt die Spiele. Die Spiele sind großartig, wenn ihr großartige Geschichten mögt. Wenn ihr ein gutes Gameplay mögt, kauft unter Teil 5. Spielt die Games einfach, oder was sagst du? Spielt es einfach, genau. Spielt es einfach, richtig. Spielt es einfach. So einfach ist das. Damit bedanke ich mich bei dir, Jürgen, dass du hier warst. Mir jederzeit. Eine ganz kleine Zeit, wie ich gerade auf die Aufnahme gucke. Eine ganz kleine Zeit. Ganz kurz, ja. Ganz kurz über Metal Gear geredet. Geil, das kann man dazu durch mal anhören. Ganz kurz ein bisschen über Metal Gear geredet hast. damit verabschiede ich mich bei euch mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber Fox, die! Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Diesen Augenblick will ich genießen. Was ist mit diesen Typen los? Wie eine meiner Japan-Animationen. Ich komme aus einer anderen Welt, um mit dir zu...